Quietschgesicht. Quietschgesichtiges Quietschgesicht. Ein Gesicht voller Quietschereien ist ein Quietschgesicht, das quietscht. Was? Quietschgesicht. Das Quietschgesicht. Es quietscht, so quietscht das Quietschgesicht. Und wenn es quietscht, dann quietscht es nicht. Wir wollten ein bisschen so über Cash-Cows, nennt man das so, reden. Über die Charaktere, die die einzelnen Firmen sehr intensiv einsetzen. Da geht es vor allen Dingen um Wolverine. Aha. Um Batman, mal wieder. Aha. Und um Deadpool. Aha. Ja, sehr faszinierend, ne? Ich werde so ein bisschen versuchen, Batman so ein bisschen aus diesem Lager rauszuholen. Bin mal gespannt, ob dir das gelingt, Max. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin hochgespannt auf deinen Vortrag. Also ich werde mich da jetzt auch nicht so großartig einmischen, weil ich habe mich, wenn ich das ganz ehrlich zugeben muss, auch gar nicht großartig auf das Thema vorbereitet. Weil ich dachte eigentlich, wir hatten ja einen Aufhänger. Ja. Soll ich den Aufhänger eben erzählen? Ja, erzähl ruhig. Du hattest mir neulich den... Warte, ich hole mal eben das Trade. Ja, genau. Du hattest mir den ersten Clip gezeigt aus Justice League War, was ja die Verfilmung ist von Justice League Origins in dem Fall. Und ich habe mir jetzt hier mal das Hardcover-Trade aus dem Schrank gezogen. Oh, Hardcover. Ja, das ist das Hardcover-Trade von Justice League Origin. Es ist schwarz. Ich hatte ja mal vor, mir die Justice League komplett, also wirklich die normale Justice League komplett im Hardcover in den Schrank zu stellen. Hm. Da habe ich das hier gelesen und das Heft danach und habe gedacht, das lasse ich mal besser, so toll ist das gar nicht. Stimmt, genau. Und also erst der erste große Story-Arc aus Sanu 52 praktisch. Ja. Und das geht eigentlich los damit, dass Batman, ich vermute in Gotham, nach einem Typen in einem Umhang hinterherjagt, der sich dann im späteren Verlauf als Parademon rausstellt. Danke, dass du meinen Satz beendest. Als Parademon rausstellt. Und er wird hier mehr oder weniger in letzter Sekunde von Hal Jordan, a.k.a. Green Lantern, aus der Bredouille gerettet. Und dann hat es mir den Clip gezeigt und sagt es, fällt dir was auf? Und ich denke so, jetzt so auf den ersten Blick nicht. Und dann hattest du mir die erste Panini-Ausgabe aus der Serie unter die Nase gehalten. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass es im Clip genau andersrum ist. Da siehst du nämlich Hal Jordan am Anfang, wie er, ich glaube, hinter diesem Paradigma noch hinterher rennt. Ja. Und dann kommt irgendwann Batman angeschwungen und zieht Hal Jordan eben aus der Scheiße raus, mehr oder weniger, also in letzter Sekunde. Allerdings, da muss man so sagen, der Parademon bekommt dann wieder die Oberhand und Batman sitzt wieder in der Bredouille und dann rettet ihn Hal Jordan wieder. Es ist jetzt nicht so, dass Batman da so als übermächtig Marty Stu dargestellt wird. Ich meine, das egalisiert sich hier im weiteren Verlauf mit den beiden Seiten ohnehin, weil die werden ja irgendwann zu einem Team. So von daher ist das dann ja auch ziemlich egal, wer den anderen jetzt zuerst gerettet hat und der andere den dann hinterher und genau, und was uns dabei aufgefallen ist, ist halt, Batman wird von DC sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und er hatte auch, das hast du irgendwie im Preview-Katalog mal festgestellt, Batman bzw. Batman-Charaktere tauchen so in wie vielen Serien? 26? Ja, 25 30? Oder 26 haben wir ausgesucht. Also wo Batman-Charaktere oder mit Batman in Verbindung stehende Charaktere auftauchen. Ja, und sowas Ähnliches hört man ja auch immer wieder bei Marvel über Deadpool und Wolverine, dass die in allen möglichen Teams auftreten, dass die praktisch in jedem Event irgendwie dabei sind. Das ist so ziemlich die Cash-Cows der Firmen sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Deadpool weniger, aber Wolverine durchaus, ja. Weil diese Charaktere so überpräsent sind, dass die ein bisschen überbewertet werden von ihrer Fanbase. Ich würde bei Batman würde ich fast sogar schon hingehen und sagen, er ist omnipräsent. Naja, und teilweise führt das auch dazu, dass die Leute sich fragen, ja, wieso gibt man in Batman-Fall vor allen Dingen, wieso hat man nicht Serien von irgendwelchen Charakteren, mehr Serien von Green Lantern oder von The Flash oder so. Und da muss ich einfach sagen, Batman verkauft sich einfach besser als diese Charaktere. Aber woher kommt das? Das kommt daraus, das kann ich dir auch sagen, weil Batman halt durch die Videospiele und durch die Filme viel präsenter ist als Green Lantern oder The Flash. Und er ist auch einfach so ein bisschen mehr grounded. Und so bei der Casual-Fanbase, das spricht die einfach mehr an. Das heißt, der Comic-Fan, der mit Außerirdischen und Göttern nichts anfangen kann, der guckt sich dann lieber einen Typen mit einem Fledermauskostüm an, weil das noch surreal genug ist, damit er sich einen Comic kauft, aber noch nicht abgedreht genug, damit er den Bezug zur Realität verliert in der Geschichte. Das klingt dumm, aber das ist wirklich so. Das kann ich auch, das war auch bei mir so. Ich bin erst nachher so über die Justice League Zeichentrickserie habe ich auch ein bisschen Respekt für die anderen Helden bekommen. Vor allem, zuvor war es wirklich so, also Superman oder so hättest du mir nicht andrehen können. Ich bin wirklich mit Batman in die Comics gekommen. Das war meine Einstiegsdroge, muss ich ganz so offen sagen. Ja, und für DC lohnt es sich halt oft nicht so, in andere Charaktere zu investieren. Aber darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Du sagst also, hätte es einen besseren Green Lantern-Film gegeben, nicht mit Ryan Reynolds und mit einer vernünftigen Story, hätten wir heute unter Umständen auch einen viel präsenteren Hal Jordan. Weil das ist ja das, was du sagst. Die Filme sind schuld daran, dass Batman so überpräsent ist. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren, weil bei Batman hast du den Vorteil, einmal ist er so sehr präsent und zum anderen ist er halt mehr grounded. Also ich würde nicht unbedingt sagen, hättest du einen besseren Green Lantern Film gesehen, dann hätte es durchaus passieren können, dass es einen neuen Green Lantern Comic gegeben hätte, dass der Charakter populärer geworden ist, aber... Aber die Batman-Comics verkaufen sich doch schon seit jeher besser. Und das schon weit vor den Kinofilmen von Christopher Nolan. Durchaus, aber ich glaube, dadurch, dass diese Filme da waren, ist die Fanbase deutlich größer geworden. Und auch das in Zeiten, wo die Comic-Verkäufe insgesamt zurückgegangen sind. Was also sind die Käufe von Batman zurückgegangen? Ich weiß nicht, aber so grundsätzlich, ich glaube, so Mitte der 2000er sah das für DC nicht besonders gut aus. Das war ja ungefähr die Zeit, wo Batman Begins und so. Vielleicht haben die sich ja gerade deshalb auf Batman gestürzt, weil es das eher letztes starkes Franchise war. Ich weiß nicht, ob sie sich auf Batman gestürzt haben, aber wäre plausibel. So die New 52, das sagt Dan DiDio auch in einem der zahlreichen Podcasts von Kevin Smith. Er sagt auch, die New 52 war ein Marketing-Gag. Das spricht er da relativ deutlich aus. Und das hat funktioniert. Oder viele Sachen, viele Konzepte in der New 52, die da aufgekommen sind, haben eben dafür gesorgt, dass nicht nur DCs Verkäufe wieder gestiegen sind, sondern eben tatsächlich auch insgesamt der Comic-Markt nochmal gewachsen ist. Batman ist, glaube ich, grundsätzlich ein sehr gut verkäufliches Comicbuch, weil der große Vertrieb in Amerika, Diamond, die gehen hin und wenn die da ihre geschätzten Verkaufszahlen, es gibt diese Estimated Sales Figures einmal im Monat, dann kriegst du keine tatsächlichen Zahlen, sondern Prozentwerte. Batman ist 1 und alles, was schlechter oder besser ist als Batman, wird mit einem Wert über oder unter 1 dargestellt. Deswegen heißt es ja Estimated Sales Figures. Du kriegst dann irgendwie so Werte von 0,5. Das hat ungefähr die Hälfte von Batman verkauft. Ja. Und wirklich Batman, nicht Detective Comics, nicht The Dark Knight. Von der weiß ich nicht, ob das nur mit den Filmen zu tun hat. Ich kann das für mich sagen, mir war Batman eigentlich genauso wichtig oder genauso egal wie jeder andere Superheld. Im Gegensatz zu vielen anderen Superhelden habe ich Batman dann aber auch im Fernsehen wahrgenommen. So, ich glaube, die drei Superhelden, die ich wirklich immer wahrgenommen habe, waren Spider-Man, Batman und Superman. Einfach weil die sehr starke Zeichentrickserien im Fernsehen haben. Bisher noch den Hulk. So, und als die Filme dann irgendwann kamen, ich weiß nicht, Batman Begins habe ich auch erst geguckt, als er irgendwann auf DVD bei mir reinflatterte. Und ich habe da jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gesehen zum ersten Batman-Film von Tim Burton. Ich meine, jetzt steinigen mich viele Leute, aber es ist so irgendwie so. Aber mach mal weiter. Ja, vielleicht wollte ich nochmal anfügen, dass ich glaube, bei mir hat so die ganze Batman-Begeisterung wirklich mit den Arkham-Videospielen begonnen. Ich glaube, zuvor hatte ich auch nicht einen Comic ergriffen. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall ungefähr diese Zeit, wo diese ganze Bat-History bei mir angefangen hat. Also zu dem Videospiel kann ich sagen, ich habe das damals bei, ich glaube, Giga Games gesehen, da haben die das angespielt. Ich glaube, was Arkham Asylum in den Augen der allermeisten Videospieler geändert hat, war dieser Gedanke, Lizenzspiel gleich scheiße. Weil das hat Arkham Asylum, glaube ich, bravourös einen Gegenbeweis geliefert. Das ist ja ein klassisches Lizenzspiel und es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Ja, ist es auch. Ja. Obwohl es nicht das erste gute Lizenzspiel war. Da gab es zum Beispiel The Warriors. Wird oft als sehr gutes Lizenzspiel genannt und das kann man auch, glaube ich, so bestätigen. Ja, ich glaube, Warriors, der Film kam aus den 70ern? Ja, das glaube ich dann aber auch die Entfernung zum Material sehr, sehr weit weg. Ja, stimmt. Also als das Spiel damals rauskam, da war natürlich ein riesen Hurra und ein tolles Spiel. Ich habe das nie selber gespielt, keine Ahnung, kann da gar nichts zu sagen. Und dann hieß es irgendwie, ja, das Spiel basiert auf einem Film aus den 70ern. Ich glaube, da ist allerdings wirklich so die Nähe auch der Leute oder auch irgendwo der Bezug zum Original nicht da. Mhm. Wenn du ein Indiana Jones Spiel rausbringst, was so nah an Tomb Raider ist, dass man eigentlich schon vom Clown reden kann, obwohl Tomb Raider ja auch nur geklaut hat von Indiana Jones. Ja, und dann anders als bei anderen Charakteren, so wieder als Beispiel Wolverine, Deadpool, bieten das Batman-Universum allgemein mehr Abwechslung. Warum? Finde ich. Einmal Batman hat eine sehr große, ausgearbeitete Supporting-Cast. Zum Beispiel, letztens hat man gesagt, ja, in der New 52 ist Tim Drake noch gar nicht richtig aufgetreten und bam, DC hat nachgeliefert mit Batman Eternal, der erste Story-Arc ist ganz über Tim Drake. Und das hat Wolverine nicht? Der hat eine ganze Schule. Das sind aber nicht wirklich Wolverine Supporting-Cast. Ja, natürlich, natürlich. Das ist X-Men. Nein, Wolverine and the X-Men. Das ist Wolverine als Schulleiter von einer Schule. Und in der Schule sind nicht nur 6 Leute, sondern 600. Also ich finde Wolverine and the X-Men, da bitte jeder Fan dieser Serie widersprechen, hat einen exzellent ausgearbeiteten Supporting-Cast. Und jetzt kommst du. Bei Deadpool weiß ich es nicht. So in der aktuellen Serie gibt es so 3-4 Charaktere, die immer so um ihn herumstromen haben. Du hast da Agent Preston, die ist in ihm drin. Natürlich auch irgendwo Captain America und Wolverine, die da immer wieder so ein bisschen auch eine Rolle spielen, weil die kommen eben auch zusammen aus diesem Supersoldatenprogramm. Seine Erzschurken hast du da, eben diesen zusammengenähten Deadpool, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dann hast du sein Deadpool-Core, was auch so Multiverse-Geschichten sind. Du hast Black, diesen schwarzen Deadpool, Anti-Deadpool. Das Argument kann ich jetzt nicht so ganz gelten lassen nicht, aber ich hätte da auf jeden Fall was dagegen. Also einen ausgebauten Supporting-Cast ist jetzt in meinen Augen, hat auch Superman einen sehr gut ausgebauten Supporting-Cast, ja, Jordan auch. Aber Superman rede ich ja nicht. Nee, aber so, das ist für mich kein Argument für eine gute Comic-Serie, weil oder warum Batman jetzt besser sein soll als andere. Und aber ich würde jetzt nicht unbedingt so sagen, zum Beispiel bei Deadpool irgendwie Hydra Bob oder so, dass es so ein tiefgründiger Charakter ist. Darum geht's ja auch wie gar Alfred nicht. Oder so. Du vergleichst ja auch Äpfel mit Bieren, das ist ja dein Fehler. Könnte der seine eigene Serie halten? Hydra zum Beispiel Bob? Tim Drake kann seine eigene Serie halten. Ja, weil sie Tim Drake über Jahre aufgebaut haben mit Hintergrundstory. Ja, Hydra Bob ist ja nicht dazu da, Tiefe in die Serie reinzubringen. Das kein Charakter in Deadpool ist dazu da, Tiefe in die Serie reinzubringen. Nicht mal Deadpool. Und wenn es versehentlich doch passiert, dann ist es ein wirkliches Meisterwerk. Da reden wir dann aber im nächsten Monat nochmal drüber. Du vergleichst Äpfel mit Bieren. Deadpool ist ein Spoof. Deadpool ist dazu da, sich über das ganze Comic-Business, die ganze Industrie lustig zu machen. Mhm. Und größtenteils auch über Sachen, die bei Batman passieren. Und wenn dann ein Supporting-Cast aufgebaut wird, dann vielleicht mal gerade für ein Heft. Und im nächsten Heft redet da keiner mehr drüber. Dann, mein nächstes Argument wäre, dass Batman auch eine sehr große, ausgeweitete Rogues-Galerie hat. Zum Beispiel auch, letztens hat jemand gemeint, oder man redet die ganze Zeit drüber, der Matt Hatter kommt nie zur Geltung. Das ist auch ein Charakter, der hätte sehr viel Potenzial, aber von denen gibt es keine großen Geschichten. Dann irgendwann in der New 52, in der Dark Knight, gab es dann auch die erste große Matt Hatter-Story. Und Wolverine hat auch... Wolverine hat Sabertooth und weiter... Silver Samurai, wisch mich auf den falschen Fuß, weil ich mich mit der Rogue Gallery von Wolverine nicht so besonders gut auskenne. Ich meine, der hat noch so einen komischen Russen. Aber dann auch wieder könnte man über die Charaktere. Crimson Dynamo? Nein, Crimson Dynamo. Dynamo ist von Iron Man. Der hat diesen komischen Yeti, den kenne ich gar nicht. Ja, das ist immer die Origin von Wolverine. Lies mal Wolverine Season 1. Wunderbares Heft. Die komplette Rogue Gallery von Alpha Flight ist eigentlich auch Wolverines Rogue Gallery. So, und Sabertooth ist so sein Erzrivale. Dann, oh Gott, was sind denn klassische Wolverine? Allerdings hat man dann auch alles wieder gesehen, oder? Irgendwie x Konfrontationen zwischen Wolverine und Sabertooth. Ist da überhaupt noch frische Luft drin? Also ich... Ja, der Witz an der Geschichte ist es nicht. Weil die treffen sich alle paar Jahre mal zu einem großen Showdown. Der letzte Showdown zwischen Sabertooth und Wolverine ist witzigerweise gerade diesen Monat hinter sich gebracht worden. Im letzten Heft von Killable. Nächsten Monat geht ja seine nächste Ongoing wieder von vorne los mit All You Marvel Now. Ja, zwischen der Beziehung Sabretooth und Wolverine ist die Luft raus. Definitiv. Lässt du gelten. Lass ich gelten. Viele Gegner von Wolverine sind auch durchaus Gegner der X-Men oder der Avengers. Also gerade aktuell wird sich, ich glaube, es gibt tatsächlich auch nicht so viele Gegenspieler, so klassische Wolverine-Gegenspieler, die momentan noch irgendwelche Bedeutung hätten. Ganz, ganz oft ist es einfach nur noch, Wolverine kommt fährt in alte Gewässer, also gab jetzt, glaube ich, in dieser Digitalserie gab es eine Storyline, wo er dann zurück nach Japan geht, die hieß Wolverine and the Flash. Hat man auch zum nächsten Mal gesehen. Auch zum nächsten Mal, dann kämpft er schon Wolverine wieder gegen die Japan. Ja, das ist halt das ist das Argument. Das hat man immer schon mal wieder gesehen. Und Deadpool hat nur Taskmaster, oder? Hat er noch weitere Schurken? Und sind die so sehr ausgearbeitet wie in Batman oder bei Wolverine? Wie gesagt, Deadpool und Batman zu vergleichen, finde ich ganz schwierig. So, Deadpool hat ausgearbeitete Gegner, definitiv. Die sind allerdings dann auch selber nur wieder ein Mockup auf andere Gegner. Dann gibt es diesen komisch zusammengenähten Deadpool, wo mir der Name gerade nicht einfällt, der irgendwie zwei rechte Arme hat. Deadpool funktioniert anders. Deadpool ist glaube ich, eine gute Einzelfigur für seine eigenen Abenteuer. Mhm. Na, wie gesagt, Batman und Deadpool miteinander zu vergleichen, Deadpool funktioniert aus einem ganz anderen Grund so gut für Marvel als Batman. Andererseits höre ich auch immer wieder, dass Leute so in den Foren und so, dass sie von Deadpool genug haben, dass die diese Parodie leid sind und dass mal wirklich so angefangen werden sollte. So habe ich immer das Gefühl, auch den ernsteren Aspekt von Deadpool zu beleuchten. So, dass man den vielleicht mal wirklich einen vernünftigen Gegenspieler benennt, eine feste Reihe von Supporting-Charakteren, dass das mal ein bisschen erfrischender wäre. Das ist passiert in der aktuellen Ongoing während der Storyline, glaube ich, 6 Hefte, The Good, The Bad and The Ugly. Da hat man Deadpool, Wolverine und Captain America nach Korea geschickt. Das ging wirklich ans Eingemachte. Da hat man Deadpool gesehen, wie man ihn verdammt nochmal lange nicht gesehen hat. Ich möchte jetzt nicht allzu viel über The Good, The Bad and The Ugly reden, weil ich da im nächsten Podcast noch ausführlich drüber reden möchte. Mhm. Aber so diesen ernsteren Aspekt von Deadpool zu erzählen, ist jetzt 6 Hefte gemacht worden. Es ist erfolgreich gemacht worden. Das ging wirklich unter die Haut, was da passiert ist. Auch eben in Vergleich mit Wolverine und Captain America. Im direkten Vergleich, weil man hatte alle drei Charaktere in einem Heft. Dazu dann mehr im Februar. Aber das ist passiert. Jetzt geht man gerade wieder zurück, so ein bisschen in diese Goofy-Ecke. Ja. Aber ich finde... Schade eigentlich. Ja, ich meine, geh hin und zieh Batman ein buntes Kostümchen an und Teddybären-Hausschuhe und dann werden auch alle sagen, es passt nicht. Und Deadpool funktioniert in lustig. Deadpool funktioniert in ich durchbreche die vierte Wand. Besser als in diesem sehr düsteren und getragenen Stil, den The Good, The Bad and The Ugly hatten. Definitiv. Du überspitzt ein bisschen, denke ich. Nein. Ich denke, wenn man jetzt Batman ein bisschen... weniger ernst machen würde, würde es weiterhin funktionieren. Sieh zum Beispiel Batman 66, so hieß der Comic, glaube ich, Du weißt selber, dass Scott Snyder's Batman und Batman 66 zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Stimmt. Na, also das sind zwei verschiedene Charaktere und auch zwei verschiedene Serien. Aber beides funktioniert. Als Konzept für sich, ja. Wobei Batman 66 in weiten Teilen auch eine Parodie ist. Ne, da sieht man dann da drin, dass da unter anderem auch Killer Croc drin vorkommen soll. Ich weiß nicht, ob er schon dabei ist. Mhm. Und als dann damals gesagt wurde, ja, wir fügen sogar Killer Croc in diese Kontinuität ein. Allerdings wird man hinten den Reißverschluss am Kostüm sehen können. Da war dann auch klar, für mich auch klar, in welche Richtung Batman 66 gehen wird. Ja, und mein letztes Argument ist, dass Batman auf vielfache Weise interpretiert werden kann. Und das hat man, denke ich, bei Wolverine und Deadpool nicht. Also Wolverine, so wie ich das sehe, gibt es praktisch zwei Arten, Wolverine darzustellen. Die eine ist, Wolverine ist ein Arschloch und wird immer von den anderen verprügelt. Und die andere ist, Wolverine ist so der weise Samurai, so eine Person, die schon mehrere Jahrhunderte gesehen hat, viel Erfahrung hat, die ja auch ein guter Mentor irgendwie für junge Mutanten. Und bei Deadpool ist es so, entweder hat man immer dieses Whimsy und er parodiert andere Charaktere, nimmt sich die und macht sich über die lustig oder irgendwie, oder man hat den bisschen ernsteren Deadpool, aber das sieht man auch ganz selten. Was Wolverine angeht, da hast du bis zu einem gewissen Punkt recht. Allerdings eckt Wolverine mit seiner Art zu kämpfen immer öfter an. Wir reden im nächsten Monat, wir greifen sehr viel vor, aber ich muss es einfach jetzt sagen. Ja. Wir reden ja im nächsten Monat auch nochmal über Avengers Endless Wartime. Mhm. Und da wird Wolverine nochmal in einen ganz anderen Bezug zu den anderen Avengers gestellt. Zu sagen, ja, ich töte und ja, es macht mir bis zu einem gewissen Grad Spaß, vielleicht auch nicht unbedingt, aber ich halte es für nötig manchmal. Es ist halt in seinem Instinkt drin. Dann hast du diesen Mentor Wolverine, wo du selber sagst, das ist so Wolverine die X-Men, so diese Vaterfigur als Erfahrenen. Wolverine Killable, das ja zu Ende gegangen ist diesen Monat, hat aber nochmal deutlich gezeigt, die haben Wolverine umgedreht. Auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Und wer das jetzt auf Deutsch noch lesen möchte, ab jetzt Spoilerwarnung, ich lasse jetzt vom Stapel. Willst du es noch lesen? Nicht unbedingt. Gut. Also ab jetzt definitiv Spoilerwarnung für Wolverine Killable. Der hat am Ende der Storyline seine Heilungskräfte nicht wiederbekommen. Er hat darauf verzichtet. Er hätte sie behalten können. Die Alternative wäre gewesen, dass diese fiesen Viren aus dem Mikroversum in ihm weiter gewohnt hätten. Und er hätte das Feld damit den Bösen mehr oder weniger überlassen. Und er hat sich am Ende von Killable, was dann auch das letzte Heft seiner aktuellen Ongoing war, im Februar geht dann eine neue los, er hat sich aktiv, also auch wirklich aus sich selbst heraus dazu entschieden, seine Heilungskräfte, oder seine Healing Factor heißt es, glaube ich, nicht wieder zu erhalten. Und das ändert den Charakter Wolverine maßgeblich, weil er kann nicht mehr einfach nur reingehen, weil er heilt nicht mehr sofort, was er in der Vergangenheit auch bei Avengers vs. X-Men ganz zu Anfang passiert ist, irgendwo brennt und explodiert und Wolverine kann reingehen, weil er weiß, er wächst nach. So, wo dann Spider-Man irgendwann sagte, ja, ich habe dir die letzte Stunde dabei zugeguckt, wie du Fleisch hast nachwachsen lassen und übrigens so, ne? Das heißt, er wird vorsichtiger werden, er wird lauernder werden, er wird sich wahrscheinlich noch mehr auf seine animalischen Instinkte verlassen müssen als vorher. So, klar, nach 40 Jahren Wolverine, da hast du irgendwann alles erzählt. Nur jetzt eben dieser Punkt, wir nehmen ihm den Heilungsfaktor weg. Das ist auch schon irgendwo, wir arbeiten an unserem Charakter. Das ist gut. Und Batman schwingt sich immer noch nachts durch Gotham. Ja, da könnte ich auch noch mal was zu sagen. Mhm. Genauso wie dass Wolverine jetzt umgedreht wird, das hat es ja auch mit Batman gegeben. Weil der Arschloch und Psycho-Batman, das ist der Batman praktisch von Frank Miller's Dark Knight Returns bis ungefähr bis zum Ende der Infinite Crisis. Weil nach der Infinite Crisis, wo praktisch der Höhepunkt so war mit Batmans paranoider, superpsychotischer Phase, wo er später diesen Satelliten gebaut hatte, Brother Eye. Ja. Danach hat er eine Reise rund um die Welt gemacht, hat praktisch die Station besucht, die er damals, als er angefangen hat, für Batman zu trainieren, besucht hat. Das war in Trinity, ne? Ich weiß nicht, das war im One Year Later, das ist ein Zwischenraum. Ich weiß gar nicht, ob das erzählt wurde. Ja, in Trinity. Und danach hat Grant Morrison Batman auch wieder von Grund auf praktisch aufgebaut. Und da kam auch wieder so mit die Rückbesinnung so ein bisschen auf die 70er und 80er. Hm. Dieser Batman, der um die Welt reist, der auch mal grinst, der mit anderen Leuten mehr kooperiert, der mal Leuten die Hand schüttelt. Okay, das hat er jetzt nicht unbedingt gemacht, aber es ist schon als Bruce Wayne. Ist er nach Frankreich gegangen, hat die ist da zur Politik gegangen, hat andere Superhelden rekrutiert. Und man merkt auch in der aktuellen Justice League Serie von Geoff Johns, Batman ist nicht mal dieses paranoide Arschloch von damals. Er ist eigentlich immer relativ sympathisch dargestellt, ja, und unter den anderen Superhelden meistens sogar der vernünftigste. Kann ich dir was entgegensetzen, weil es ist in der aktuellen Kontinuität genauso. Er hat wieder Brother Eye gebaut, hat diesmal sogar Nugots Technologie eingebaut und schon wieder? Ja, das ist passiert. Sieht man am Ende vom Justice League International Annual im ersten, also im 13. Heft von 12. Und das haben sie sich zurückgeholt. Also da kann ich sagen, das wird auch die nächste, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon losgeht mit dieser Storyline, aber Brother Eye wird noch zurückschlagen. Ich glaube irgendwann in 5 Years Later. Mhm. Dann kriegen wir Brother Eye zurück. Und das ist zumindest in dieser Justice League Kontinuität definitiv passiert. So, ich meine, du hast auch immer noch den Batman, der sich unten im Keller irgendwie 6 Köfferchen hinlegt, ja, so einen Notfallplan zurechtlegt, um alle anderen Justice Leaguers mehr oder weniger nochmal ausschalten zu können. So was ja irgendwann auch zu Tower of Babel war das, ne? Ja. Geführt hat dann ja irgendwann in der alten Kontinuität. Aber da muss ich sagen, ich finde diese Idee, so Notfallpläne zu haben, falls einer der Justice League-Mitglieder mal durchdreht, eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil man sieht das ja zum Beispiel auf Earth 2, so ein Superman kontrolliert von Darkseid. Und da kämpft ja Batman auch wieder, baut so einen Widerstand dagegen auf. Immer alle sagen das so, als wäre es so ein Hinweis dafür, dass Batman so ein bisschen Knacks oben hat. Aber ich finde, eigentlich ist das gar nicht mal so so ein falscher Gedanke. Sein größter Fehler war es, dass wirklich Ra's al Ghul an die Pläne gekommen ist. Weil wäre dann wirklich mal Superman oder so durchgedreht und der Plan hätte funktioniert, dann hätten alle Batman gelobt. Es ist immer so dieses hätte Fahrradkette. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass das so dargestellt wird, Superman. Es ist bestimmt in der Vergangenheit auch mal passiert, dass Superman durchgedreht ist und dann musste er aufgehalten werden. Ja. Klar, keine Frage. Und er hat ja Batman sogar so sehr vertraut, dass er ihm Kryptonit gegeben hat. Ich will es mal anders darstellen. Batman wird aber so dargestellt, als würde er sich vorbereiten darauf, dass es mal passieren könnte. Und das lässt ihn ja so paranoid wirken. Und so hinterlistig. So in vielen Darstellungen der Justice League und egal, ob du es in der Filmversion hast oder in so Geschichten wie Crisis on Two Earths. In dem Film ist es ja auch so. Da sagt Batman so, ich gehe mit ihnen nicht mit auf Erde 2. Ich habe hier meine eigenen Probleme. Die müssen wir aber zuerst lösen. Ne? Auch so das komplette Kameradenschwein. So seine Leute einfach ohne ihn gehen zu lassen. Klar, war ein Plot-Device, um ihn hinterher nachkommen zu lassen. Hm. Wenn du jetzt nichts weiter hast, dann hätte ich nochmal eine Frage an dich. Ja, okay. So bis auf ein, zwei kleine Punkte habe ich jetzt ein bisschen was ausgehebelt von deinem Argumenten. Was ist jetzt so deine Bottomline? Was ist jetzt so sein? Was bleibt da jetzt für dich noch übrig? Also, wenn ich jetzt so spontan auf deine Notizen gucke, so überlege, du wolltest jetzt anhand Batman und dem Vergleich Batman, Wolverine und Deadpool klar machen, dass Batman nicht so der Einzige ist, der so ausgenutzt wird, auf die Art und Weise und warum das so sein konnte. Ich habe dir gleich gesagt, der Vergleich Wolverine, Batman, Deadpool, Batman ist schwierig. Sag mal so vom eigenen Gefühl, ist es dir gelungen? Kannst du nicht genau sagen. Sagst du es mir. Vielleicht kann ich da nochmal darauf was sagen. Ich weiß es nicht. Ich denke, du hast in einigen Punkten echt recht, weil zu sagen, Batman ist deswegen doof, weil er so erfolgreich ist, ist definitiv nicht so. Ja. Viele Leute haben einfach ein Problem mit Batman, weil er so omnipräsent ist. Was ich ein bisschen verkehrt finde, weil das ist ja eigentlich mehr die Schuld von DC anstatt die Schuld von des Charakters. Ich finde, da hat gar keiner dran Schuld. Ich denke, das ist irgendwo so eine, ja, so rekursiv auf sich selber gelaufen, weil DC gemerkt hat, hey, ne, wenn wir 26 Titel rausbringen von knapp 52, sind ja 52 Titel sind es gar nicht mehr, sind jetzt ein paar weniger. Also wenn wir die Hälfte der Comic-Figur rausbringen, irgendwo im Batman-Universum spielen lassen, Leute kaufen es ja. Mhm. So, und klar, Harley Quinn ist schon irgendwo sehr mit Batman verbunden. Suicide Squad ist aber kein Batman-Titel. Aber Harley Quinn kommt aus dem Universum. Deadshot kommt aus dem Universum. Ne? Das sind alles so Figuren, die irgendwo grob damit zu tun haben. So, und das findet sich in kleineren Auszügen dann natürlich auch dann in sowas wie Suicide Squad wieder. Ne? Wo ganz stark eben auch so Deadshot ist, wie ich finde, so der Gegenentwurf zu Batman, auch dieser Gentleman, so dieses sehr sophisticated und... Er war ursprünglich so ein Gegenentwurf zu Batman. Ja. Er war einer dieser Anti-Batman. Aber dazu muss man auch sagen, dass Deadpool auch, dass Deadshot auch so ein Gründungsmitglied zumindest von der bekanntesten Suicide Squad so unter Amanda Waller ist. Also ja. Ich würde nicht unbedingt sagen, wegen Deadpool ist Suicide Squad jetzt ein Batman-Buch. Nein, vielleicht wegen Harley Quinn. Worauf ich nur hinaus möchte, ist, ja. Du hast dann einen sehr starken Batman-Charakter in dieser, in diesem Teambuch. Suicide Squad ist natürlich kein Batman-Titel, ist klar. Ne? Hm. Nur, allein dadurch, dass du so einen starken Batman-Gegenspieler da drin hast, und Harley Quinn ist ein wahnsinnig starker Gegenspieler von Batman. Und dann auch den Vergleich zu Deadpool. Deadpool funktioniert deswegen so gut, weil viele Leute dann einfach auch so... Deadpool ist sehr selbstironisch. Ich glaube, jeder, der Deadpool mag, weiß um die ganzen Tropes und Klischees, die so Superhelden-Comics haben. Und den macht das... Also wenn ich einen Deadpool-Comic lese, weiß ich, dass das da, was da gleich auf den nächsten 20 Seiten passiert, auf keinen Fall ernst zu nehmen ist. Ne? Und deswegen hat mich The Good, The Bad and The Ugly auch so überrascht. Wenn ich einen Wolverine-Comic lese und dann noch einer rauskommt und dann noch einer rauskommt, dann habe ich tatsächlich sogar noch ein viel, viel stärkeres Cash-Cow-Gefühl als bei Batman. Weil ganz oft wird Wolverine, das ist schon seit 30 Jahren so, einfach nur in einem Heft aufgetaucht, einfach nur in einem Heft gezeigt, um das Heft besser zu verkaufen. Und das ist mit Batman-Charakteren auch passiert. Auf jeden Fall in The Movement hast du momentan ein Crossover mit Batgirl. Und The Movement ist nicht unbedingt eine Serie, die sich gut verkauft. Ja. DC braucht die Serie allerdings noch, weil die Bezüge hat zu den aktuellen Teen Titans Comics. Batman als Cash Cow zu sehen, ist nicht ein Problem, sondern ist ein gutes Beispiel für das Gesamtproblem, was die beiden großen Verlage heute haben. Nämlich, wie kriegen wir unsere Comics noch an den Mann? Mhm. Ne? Und du hast es ja selber gesagt, durch die Filme, durch die Videospiele ist Batman einfach auch in Kreisen präsent geworden, die mit Comics nie was zu tun hatten. Mhm. Die gesagt haben, ja, ich spiele Batman Arkham Origins oder Batman Arkham City oder weiß der Geier was. Ne? Die werden wahrscheinlich auch nach dem Spiel nie einen Comic in die Hand nehmen. Ein Großteil davon. Die Leute, die in die Millionen von Leute, die in den Avengers-Film reingegangen sind, denen ist egal, was in dem Avengers-Comics wirklich los ist, die haben Bock auf einen guten Kinofilm. Die werden auch danach keinen Comic kaufen. Und trotzdem sind die Superhelden momentan im Bewusstsein der Leute sehr viel stärker vertreten, als es noch vor 10 Jahren tatsächlich war. 10, 15 Jahre. So bis Spider-Man, die erste Trilogie von Spider-Man. Ja? Und das nutzt DC natürlich aus, weil es gibt in jedem größeren Supermarkt gibt's diese Newsstands, diese Spinner-Racks, wo die ihre Comics dann eben reinhängen. Und allein die Chance, dass mal einer im Walmart an diesem Newsstand, an diesem Spinner-Rack vorbeigeht und da so ein Batman-Comic rauszieht, reicht für die. Ne? Weil das ist ja auch das, was in Deutschland passiert ist. Mich haben damals, als die Filme dann nach und nach ins Kino kamen, die kleinen Kitties angesprochen. 10, 11, 12 Jahre. Die hatten die Batman-Filme gelesen, geguckt und hatten gesagt, empfehle mir mal einen Batman-Comic. Und ich habe gesagt, lies das, fängt gerade neu an. Weil es war gerade New 52. Das erste Panini-Heft von Batman war in der Geschichte von Paninis Superhelden-Historie. Ne? Das erste Heft, was nachgedruckt werden musste. Die haben so oft wie Deadpool ist so oft ausverkauft gewesen. Wie oft hat man Ilona gehört, ja, Heft das und das kann ich nicht mehr kriegen, ist ausverkauft. Ist aber nie nachgedruckt worden. Huh. Höchstens mal dann im Sammelband oder so, dass nochmal gesagt wurde, komm, wir tun euch einen Gefallen und bringen diese Geschichten nochmal als Sammelband raus oder so. Ne? Das erste Heft, was jemals nachgedruckt worden musste in der Historie von Panini Superhelden Veröffentlichung, war dieses New 52 Batman Heft. Und die haben sich gefreut wie ein Schneekönig bei Twitter. Und ich habe denen damals noch Glückwünsche zugeschickt, weil das ist was Besonderes. Das passiert in Amerika mit einem gut verkauften Heft. Dann gehen die ins zweite, dritte, vierte, fünfte Printing, wenn sie das gut verkauft. Immer mit einem schönen Variantencover vorne drauf und so weiter und so fort. Das ist in Deutschland ist das nicht die Regel. So. Das nutzt ein Verlag auch für sich aus, natürlich. Und das ist auch meiner Meinung nach, ist das Marketing, das ist vollkommen gerechtfertigt. Mhm. Nur wenn man dann von außen, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, das ist ein bisschen gedauert, das herzuleiten. Wenn du dann von außen da drauf guckst, die Geschichten nicht kennst, und ich bezweifle auch nicht, dass die Geschichten, die Scott Snyder da schreibt, gut sind. Im Gegenteil, ich bin da auch fest davon überzeugt, dass die Sachen, die er gemacht hat in seinem Batman-Run, exzellent waren. Da gehe ich ganz fest von aus. Nur weil ich damit nichts anfangen kann, heißt das ja nicht, dass es was Schlechtes sein muss. Mhm. Es sieht von außen allerdings so aus, da ist ein Batman-Heft, da ist ein Batman-Heft, da ist nochmal Batman, da kommt, da rennt zumindest Robin rum und da nochmal Tim Drake in den Teen Titans als Red Robin, und dann sieht es von außen halt einfach so aus, als würde da eine Kugel molken. Und wenn du da wirklich mal hingehst und ein Heft davon liest, von außen natürlich, und da aber überhaupt nichts mit anfangen kannst, dann hast du auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, als würde da Augenwischerei betrieben. Das heißt, als jemand, der sich mit Batman auskennt und da auch schon so ein bisschen rausgepickt hat, so ein bisschen Cherrypicking betrieben hat, die Serie kann man gut lesen, die Serie kann man gut lesen und den ganzen anderen Rest vielleicht gar nicht wahrnimmt. Mhm. Da kann man natürlich leicht sagen, der ist ja gar nicht so. Aber als jemand, der sich, so wie ich, so ein bisschen die alternativen Rosinen rauspickt, so vielleicht nicht so Cherrypicking betreibt, aber dann vielleicht die Rosinen rausbringt, die hinterher in der Morscherie landen, weil die lecker Alkohol sind. Und Morscherie mag auch nicht jeder. Hm. Ne? So, ich bin eher so der Moscherie-Typ. Ich habe Dial Age geliebt, ich liebe Stormwatch, geht leider auch zu Ende, finde ich sehr schade. Ne? Ich meine, ich bin Lobo-Fan. Ne? Ich mag das Alternative. Ne? Da sieht das, für mich sieht das so aus, als würde da wirklich, it's Prince Money. Ne? Hm. Und anders ist das nicht zu erklären, dass Serien, die nicht so gut funktionieren, eingestellt werden und durch Serien mit Superman oder eben noch viel eher mit Batman ersetzt werden. So, du hast sicherlich nicht Unrecht. Und es gibt natürlich Perlen auch im Batman-Universum. Ich habe jetzt Detective Comics 27 gelesen, diese Jubiläumsausgabe. Mhm. Das ist in weiten Teilen, ist das genau das oder genau die Art, wie ich Batman gerne lesen würde, futuristisch oder andersartig. Wir werden hier nicht auf einen Konsens kommen, da gehe ich ganz fest von aus, ja. Weil in weiten Teilen hattest du durchaus recht, in anderen Teilen hatte ich recht. Wir können das jetzt einfach mal so beschließen und können den Zuhörer entscheiden lassen, welche von unseren beiden Seiten er sich annimmt. Ja. Und wenn einer von uns beiden, und ich schließe mich da selber ja auch nicht aus, komplett Unrecht gehabt hat, dann möchte ich euch bitten, liebe Zuhörer, uns dann vielleicht nochmal eine Mail zukommen zu lassen, wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Das, was ich mir versprochen hatte, waren neue Identitäten, mhm. Also neue Charaktere hinter den Masken. Und ja. Also die haben die DNA genommen jetzt, aus vor tausenden von Jahren, und haben einfach die repliziert. Ja. Aber einfach nur die Menschen, also einfach nur die DNA repliziert, mhm. Ohne die Erinnerung da drin. Ja. Und deshalb sind die Charaktere jetzt auch so ein bisschen anders. Richtig. Bäh. Flash ist irgendwie ein ziemlicher Pessimist. Green Lantern ist der Letzte und heult dann einfach so rum wie bei Legion of Superheroes. Ja, doch, das kann man gut vergleichen. Hat keinen Ring dabei, mhm. Sondern nur einen Anzug, der den Ring nachmacht. Mhm. Ah. Wonder Woman ist eine Knastlesbe. Ja. Superman ist genau das, was passiert, wenn ein Kryptonier auf Erden kommt und sich als übermenschlich fühlt. Ja. Und Bruce Wayne ist... ein Arschgeier. Ja, das Übliche, was er halt... immer ja, aber irgendwie... noch arroganter als sonst. Ja. Diesmal zeigte die Arroganz auch. Arroganter? Was ich ganz überraschend fand tatsächlich war, ich hatte ja, als wir unseren ersten Podcast gemacht haben, ne Max, mhm. Habe ich ja noch so über Howard Porter gewettet. Howard Porter ist in diesem Heft das Einzige, was mir gefällt. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen fertig macht. Was ist denn Howard Porter der Zeichner? Also Kevin Maguire haben sie rausgefeuert für Howard Porter. Da haben sich viele Leute drüber geärgert, weil Kevin Maguire wirklich ein guter Zeichner ist. Hat er ja auch die ersten Artworks davon gemacht? Ne, die ersten Entwürfe kamen tatsächlich auch von Howard Porter. Wahrscheinlich haben sie sich dann kurzfristig doch entschieden, ihn zeichnen zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt. Und ich habe damals, als wir unseren allerersten Podcast aufgenommen haben im August, noch sehr über Howard Porter gewettert und habe das daran festgemacht, wie er vor 10 Jahren gezeichnet hat. Und das war vielleicht ein bisschen voreilig. Mhm. Weil er hatte, glaube ich, zwischendurch mal eine Hand-OP gehabt und einen Unfall und hat dann irgendwie auch mal 5 Jahre Bus gefahren und gar nicht gezeichnet. Taxi. Taxi, ich meine, Bus, er hat Bus gefahren. Er kann auch Taxi gefahren haben, ist ja vollkommen egal. Verkehrsmittel, egal. Hat er auch die Charaktere so designt dann? Ja, also das ganze Design gefällt mir beispielsweise sehr. Also, ja. Ich finde das Flash-Kostüm auch ziemlich cool. Ja, es ist alles so pseudo-zukünftig, weißt du? Das ist so. Die Story ist einfach. Du hattest das, glaube ich, gesagt mit den Wonder Twins, dass das irgendwelche alten Charaktere sind, ne? Ja, die stammen damals von den Super Friends der Serie. Die waren halt so komische jugendliche Charaktere, die da die konnten ihre Ringe ausgedacht wurden. Das war auch so ein bisschen so Comic Relief. Ja, Jakob, du sagst es mit ihren Ringen irgendwie. Die konnten ihre Ringe ineinander stecken, haben dann gesagt, was sie sich verwandeln wollen und haben sich in das verwandelt, beispielsweise. Adler. Dann haben sich beide in einen Adler verwandelt. We've got to stay awake, Jaina. Wonder Twin powers activate. Shape of octopus. Form of an ice unicycle. Come on, Jaina. It's up to us to stop those aliens. Haben sich beide in einen Adler verwandelt oder beide in jeweils einen Adler? In beide jeweils einen Adler. Da gab es einen ganz coolen Gag von, was war das? Von bei Family Guy mit Peter Griffin und dem Weiblichen von den Wonder Twins und dann so, oder nee, ach, die konnten verschiedene Sachen sagen, was sie sich verwandeln. Aber es ging nur, wenn die ihre beiden Ringe ineinander gesteckt haben und dann haben die ihre beiden Ringe ineinander gesteckt, halt Peter Griffin und das Mädel. Und dann sie, verwandel mich in einen Falken. Und dann so, verwandel mich in einen Tampon. Dann verwandelt sie sich in einen Tampon und kriegt in die, und rollt in die Handtasche von dem Mädel und jetzt warte ich. Okay, das ist auch wird viel verarscht. Also, da hatte Max schon recht. Also, okay. Und mich irritiert einfach, dass diese alten Charaktere hier wieder ausbuddeln. Das haben die ja damals schon bei der Justice League Zeichentrickserie gemacht. Ja, aber ich meine, die Justice League, wenn du von der Justice League Zeichentrickserie auf die Superfreunde zurückblendest, ist das nochmal was anderes, als wenn du dein super hippes, neues, cooles Comic-Universum aufmachst und irgendwelche Comic-Reads aus den 70ern einbaust. Das ist so mein Problem. Und das, die beiden sind einfach nur anstrengend und unsympathisch. Und das ist was, was die einfach tatsächlich mit allen anderen Charakteren in diesem Heft teilen. Lena, ich glaube, Lena ist unsere Freundin. Ich glaube, hier. Ja. Ja, und auch so. Also wirklich, die Zeichnungen sind jetzt echt nicht schlecht. Und mir gehört das Charakterdesign noch, aber ich hätte mich wirklich darauf gefreut, wenn das einfach Typen sind in dieser Zukunft. Beispielsweise, also gut, das mit Superman klonen war ja schon so die Idee, was du mal gesagt hattest, dass es möglicherweise Superboy 2 ist. Ja. Oder ein Superboy, der jetzt Superman ist. Moment, das hätte noch cool gekommen. Um das nochmal eben auszuführen, ich hatte die Vermutung, dass unter Umständen der Justice League 3000 Superman eventuell jetzt John Lane Kent ist. Der ja auch aktuell gerade bei den Teen Titans aufgetaucht ist. Der mit der Kontakt-Telekinese oder die haben ja alle diese Telekinese. Oder meinst du jetzt den neuen, also es gab ja zwei, es gibt ja zwei bei den Teen Titans, es gibt ja zwei Superboys. Der eine, der dabei war, um die zu jagen am Anfang. Ja. Und dann der nächste, der die jetzt irgendwie den Superboy verprügelt. Ja, John Lane Kent ist der neue. Und Kon-El, der da vorher war, der ist auch schon tot. Der ist weg. Den haben sie schon abgemurkst. Bei in seinen Superboy-Comics. Superboy und in den Teen Titans-Comics ist das derzeit. Und der Superboy, der ist schon... Und die Vermutung war nicht schlecht, aber ich hätte nicht erwartet, dass alles Klone sind. Ich also, ehrlich gesagt auch nicht. Einfach neue Ideen, nicht einfach neue Ideen für Geschichten, dass man sich beispielsweise einfach für den Batman auch einfach... Es muss nicht unbedingt jetzt Terry McGinnis sein, sondern es muss einfach ein Typen... Es muss auch kein Wayne sein, einfach ein Typen, wo sie den gesamten Charakter nochmal neu aufrodeln. Beispielsweise, dass es vielleicht auch nicht seine Eltern waren, die ermordet wurden, sondern dann vielleicht sein Bruder, mit dem er auf der Straße aufgewachsen ist. Hätte da irgendwas erzählen können. Das Problem an Keith Giffen ist, und das hat er bei Threshold, den gleichen Fehler hat er bei Threshold gemacht, Keith Giffen möchte erstmal erzählen. Er möchte erstmal alles erklären, der möchte die Situation herstellen für seine nachfolgenden Ideen. Das hat ihn, bei Threshold hat ihn das 7 Hefte gedauert, und als er dann halbwegs so weit gewesen wäre, die Serie auf die nächste Stufe zu bringen, haben sie ihm das Heft unterm Arsch weggecancelt. Und das Gleiche wird hier mit Justice League 3000 passieren. Er wird anfangen zu erzählen. Irgendwann wird keine Zeit mehr übrig sein. Das Heft wird, ich prophezeie dem Heft, es wird keinen ganzen Jahrgang durchhalten. Definitiv nicht. Aber es wäre eine gute Idee gewesen, wenn die von vornherein gesagt hätten, dass weil Barry Allen, Wally West ist ja bis jetzt noch gar nicht in der New 52 aufgetaucht, dass die gesagt hätten, dass er jetzt durch die New 52 und die Sache mit Pandora und durch den ganzen Kram, dass jetzt Wally West erst in der Zukunft geboren wurde, im Jahr 3000. Das wäre wieder was Interessantes gewesen. Dann hätte man wieder, hey, da ist ja Wally West. Und witzigerweise hat er orange Haare. So, jetzt nochmal, es sollte ja eigentlich ein Barry Allen sein, der hat orange Haare. Barry Allen, wie man eigentlich weiß, ist Barry Allen blond. Richtig. Ja. Und die ganze West-Familie ist alle rothaarig. Ja. Und das ist so die Tatsache, wo ich dann auch wieder so denke, das ist und ich denke, dass es irgendwo, das sagte Keith Giffen auch. Die falsche DNA ist. Ja, das sagte Keith Giffen, sagte das im Vorfeld auch schon, dass da rauskommen wird, dass das vielleicht gar nicht die Charaktere sind, für die wir sie halten. Aber dass das eben in der Entwicklung sehr lange dauert. Ich lache mich tot, wenn das Bart Allen ist. Bart Allen glaube ich nicht, weil der taucht, der rennt ja rum in den Teen Titans Heften. Ja. Hat ja auch so. Ja, aber das sind ja auch Klone. Aus der Zukunft kommt. Ja, stimmt. Das ist auch Bruce Wayne. Aber als Klon von Bart Allen sehe ich ihn einfach nicht. Weil man sollte auch noch sagen an die Zuhörer, dass die Tatsache ist, dass es einfach blöd ist auch für. Denn die haben hier zwar den Clark Kent, also Kal-El, haben wir geklont. Mhm. Aber das Problem ist, er hat nicht die Aufzucht von. Also der wurde nicht von. Von den Kents, also von Kents, von John und Martha Kent, wurde er nicht aufgezogen. Genauso wie das Bruce Wayne hat niemals seine Eltern verloren. Richtig, und hat einfach nicht diese, ich kann es nicht anders ausdrücken, Komplexe. Die Motivation. Komplexe. Dass ihm einfach was fehlt. Genauso wie das, beispielsweise bei Green Lantern fehlt einfach der Ring. Ja, aber er hat doch diesen unheimlich coolen Umhang, der ihn aussieht wie einen grünen Orca. Das sieht aus wie Orko. Als Hal Jordan damals The Spectre war. Das sieht aus wie Orko von He-Man. Ganz ehrlich, ich finde das Kostüm, wie gesagt, Kostüme finde ich nichts schlimm dran. Das Batman-Kostüm finde ich ultra cool. Das Superman-Kostüm finde ich auch geil. Man guckt dir den Batman von Erde 2 an, aktuell, der sieht genauso aus. Ja, der von Flashman sah auch so aus. So dieses Schwarz-Rot. Batman, was ist denn das hier? Ist das nicht Schwarz-Rot? Ja, meine ich doch. Das meinte er doch gerade. Ja, der Batman von Erde 2 ist Schwarz-Rot. Ja. Und Flashman Batman auch. Das meinte ich ja, das ist dieses Schwarz-Rot. Ja, ist jetzt aber egal. Ich finde trotzdem, das Design ist auch nicht schlecht. Und ich meine, gut. Gott sei Dank sind wir Ferien. Es ist auch ein Mundschutz, sage ich mal. Aber also der Mundschutz von Flash finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich finde den auch cool. Ja, aber das ist so 80er Jahre. Ich bin ein Gangster. Ich bin ein echter Gangster. Ich trage ein Tuch vor dem Mund. Ich mochte es ja auch erst nicht. Aber ich finde, den Comic sah es gar nicht mal so schlecht aus. Nein, was ich auch noch sagen wollte... ist nicht nur, dass den Helden diese Motivation fehlt. Ich glaube, es wird auch angedeutet, dass dieser Klonprozess auch teilweise total schiefgelaufen ist. Ja, klar. Dadurch könnte zum Beispiel auch es herkommen, dass jetzt Barry Allen eine andere Haarfarbe hat als Klon. Nur wenn das kommt, dann sind sie wirklich dann wieder mal total abgedriftet, weil dann die Idee mit Wally West könnte die Serie noch ein bisschen ankurbeln. So weit wird Keith Giffen nicht kommen. Ja, und Superman dann als John Lane Kent? Die Sache mit Superman und John Lane Kent, denke ich, das wird nicht kommen. Ich denke, da wird rauskommen, dass das Gene waren aus einer Zeitebene, die nicht funktionieren. Weit, weit nach der originalen Justice League, dass das unter Umständen eben nicht Diana war, nicht Hal Jordan, weil was noch dazu kommt, die Figuren sehen halt auch teilweise überhaupt nicht aus wie Bruce Wayne oder Clark Kent. Da hätte sich das wieder angeboten, dass es einfach andere Leute sind, welche? Hinter den Masken. Und Bruce Wayne und Clark Kent, das kommt noch dazu, die sehen sich bis auf diesen kleinen Kringel am Kopf auch noch so dermaßen ähnlich, dass du auf dieser Doppelseite mit diesen ganzen... mit den ganzen einzelnen Panels, wo du dann denkst, mit wem reden die da eigentlich? Ne? Dass du erstmal durch... Okay, Oberkörper nackt, fummelt an Gerätschaften rum, die rumschweben. Mhm. Ist das jetzt Bruce Wayne oder Clark Kent? Und du konntest hier allerhöchstens am Hintergrund erkennen, was da passiert ist. Was mich total irritiert hat, war, hey, das ist die Justice League, die sind da zu fünft. Und Superman ist am Erzählen und auf einmal kommt aus seinem Schlafzimmer ein nacktes Mädel raus und geht durch die Tür. Wo ich gedacht habe, was hat er da gemacht? Das ist nicht offensichtlich. Nein! Vielleicht haben die erst Trippenmaumau gespielt. Einfach auch so. Oh, und Superman hat gewonnen. Wer weiß es schon. Ja, ist ganz schlimm. Ich hatte dieses Heft, ich hatte das die Tage gelesen. Und ich habe nichts erwartet, weil es ist die New 52. Wenn du da mit Erwartungen dran gehst, dann werden die enttäuscht. Nicht immer, aber oft. Nein, wenn du mit Erwartungen da dran gehst, weil es kommt immer anders. Entweder wird es besser oder es wird um Ecken schlechter. Ich hatte gar nichts erwartet. Aber wenn es besser wird, werden die Erwartungen nicht enttäuscht. Ja, lass mich meinen Punkt mal ausführen. Ich habe mich hinterher verarscht gefühlt, weil es gibt so einen Punkt in der ganzen Sache. Keith Giffen sagte, er hätte mehrere Projekte gehabt zur Auswahl. Unter anderem ein New Gods Comicbuch. Das hätte ich mir lieber gewünscht als das hier. Wenn der, also ein ganzes Comic-Buch in abgeschlossen also, oder eine ganze Serie? Einfach eine Serie New Gods. Das wäre doch für ihn perfekt gewesen, so viel wie er labert. Einfach das, was bei Wonder Woman aktuell so im Hintergrund passiert mit Orion und Isaiah und blablabla und Darkseid. Ne? Und das einfach als eigenständige Serie. Das wäre gewesen. Und ich glaube, Keith Giffen hätte das ungefähr auf ein Level bringen können wie damals John Byrne in den 90ern. Und das innerhalb der New 52. Und wenn ich das jetzt hier lese, dieses Einzelheft, diese 3 Euro, ich würde es am liebsten da hinten in die M schmeißen. Es ärgert mich. Also ich finde es auch einfach doof. Also ich habe, das Lustige ist, dass ich habe das gerade vorhin gelesen. Ja. Ich habe mich genauso verarscht gefühlt. Weil ich habe wirklich, also ich habe mich darauf gefreut, dass es vielleicht neue Charaktere sind. Ich kann es nur öfters wiederholen. Bitte. Für alle Leser, ihr solltet euch das echt nicht kaufen. Lohnt sich nicht. Oder wartet auf den ersten Trade. Guckt euch mal, wir können jetzt nur ranten, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht können sie es noch drehen. Aber es gibt meiner Meinung nach keine Möglichkeit, dass... Es grinst doch nicht so. Natürlich drehen sie es nicht mehr. Die Erfahrung zeigt, dass sie es nicht drehen. Ich mochte es. Ja. Ich mochte dieses Heft. Ja. Es könnte mein neues Guilty Pleasure werden. Weil zum Beispiel, ich liebe diese Szene, wo Batman kommt und Superman einfach so einen Sprengsatz ins Gesicht setzt und ihn dann hochzündet. Das ist so verkehrt und gleichzeitig so geil. Es ist überhaupt nicht geil. Ich freue mich, doch, ich finde es herrlich. Max, warum sollte ich mir eine Serie durchlesen, wo da 5 Leute sind, die ich überhaupt nicht leiden kann? Warum sollte ich mir eine Serie über Charaktere angucken und das jeden Monat kaufen, im Idealfall noch, und was weiß ich nicht noch, was wir toll finden, von 5 Charakteren, die mir total auf den Sack gehen. Das klingt wie die neuen Teen Titans. Das klingt wie die neuen Teen Titans. Erzähl mir mal, warum soll ich für mich, ich meine, ich weiß nicht, wie du das gefunden hast, die streiten sich die ganze Zeit. Ja. Barry Allen ist eine Mimimose. Also der ist so, es geht schief und ich kann das nicht. Und Hal Jordan sagt, ich hab meinen Ring nicht, ich bin unfähig, bla bla bla. Wonder Woman, die ganze Zeit schreit, ich reiß euch die Eier ab, ihr Arschgeigen! Erinnert mich ein bisschen und dann, an... Und dann auch noch irgendwie so sagt, ja, und dann soll der Typ mal bei mir im Bett vorbeigucken und dann machst du Andeutungen in Richtung, den nudel ich ordentlich durch. Ja. Was soll das denn? Könnte Frank Miller sein. Die Aussage hätte von Frank Miller kommen können. So, ich meine, wenn sich 2 Charaktere nicht mögen... Nee, weil von Frank Miller wäre Superman, Wonder Woman, der unten. Chauvinist, ey. Wenn wenigstens, ich meine, die hätten es ja darstellen können nach dem Motto, Batman und Superman können sich nicht leiden, ist ja in Ordnung. Ne? Das aber dann verpflichtet er Superman als super mega ober Superheld auf Batman zu, wo ganz klar ist, ey, wenn du den jetzt haust, dann haust du ihm den Kopf ab und er sagt, ja und, wo ist jetzt dein Punkt? Das hat mich ein bisschen erinnert als an den Erde 3 Superman. Ja, er ist wirklich wie Ultraman. Er ist wie Ultraman, also total. Ja. Ich mag Ultraman. Ja, Ultraman ist auch cool, aber auch nur bei dem Crime Syndicate. Er ist einfach als Gegenspieler ist er gut. Mhm. Nur wenn ich mir einen Superman-Comic durchlesen soll, wo Superman, so der Stählerne, der Hoffnungsbringer, das glänzende Vorbild vor allen anderen, und der ist das Wahrheit, größte, und er ist das einfach fucking größte Arschloch in diesem Heft. Mhm. Und er kriegt das Gesicht gesprengt. Ja, was ihn auch echt interessiert. Das findest du witzig, wenn Leute das Gesicht gesprengt bekommen. Wenn es im Comic passiert, ja. Das ist bei... Oh komm, don't judge, du liest Lobo. Da wo Lobo irgendwie... Lobo ist ja wohl mal eine ganz andere... Das Fass machen wir heute mal nicht auf. Lobo ist ein ganz anderes Kaliber als alles, was hier passiert ist. Aber wenn und es ärgert mich, dass das vom gleichen Typen ist wie Lobo. Ich finde doch einfach... Also Justice League ist für mich auch einfach irgendwie so... Wenn ich mir einen Comic kaufe, will ich, dass auch das passiert, was ich von diesem Comic erwarte. Nein, das muss es nicht unbedingt. Ja, aber wenn ich mir beispielsweise einen Superman-Comic durchlese, will ich jetzt nicht Superman, wie er mit haufenweise Gadgets durch die Gegend rennt und einfach einen auf Dark Hero macht. Ich will dieses Symbol der Gerechtigkeit und das Symbol des Heldentums sehen. Ja, und nicht Erde 3. Ja, das Problem ist, du weißt noch nicht mal einmal, wo das spielt. Das ist nicht mal die Erde. Oder zumindest heißt es nicht mehr Erde. Mm. Das heißt irgendwie Hubbelu-Bubbelu-Planet. Im Hintergrund ist ein kaputter Mond. Ja. Das heißt, du gehst erstmal davon aus, es könnte die Erde sein. Das ist ja noch gar nicht gesagt. Es wurde bis jetzt noch nicht behauptet. Ich hab tatsächlich keine Lust, so lange am Ball zu bleiben, um das rauszufinden. Ehrlich nicht. Vielleicht kann man das schon. Allein das motiviert mich nicht, da noch länger am Ball zu bleiben. Maximal gebe ich dem Heft noch die Nummer 2. Genau. Jetzt im Januar, glaube ich, rauskommt. Mhm. Um auch nicht so früh zu sagen, es ist kacke. Und wenn das Heft 2 nicht funktioniert, dann ist für mich da einfach auch wirklich Schluss. Das habe ich bei Superman Wonder Woman gemacht. Da habe ich dann nach Heft 2 auch nichts mehr kapiert, weil ich dachte, was soll der Scheiß jetzt? Und bin dann auch ausgestiegen. Das war wirklich peinlich. Also Superman Wonder Woman war ja sowieso schon eine doofe Idee. Total. Ich finde das Heft einfach so kacke, dass es schon wieder gut ist. Nein. Und die sind auch... Das ist kein Red Hood and the Outlaws. Das ist von so Trash-Sachen. Nein, das ist auch nicht besser als Red Hood and the Outlaws. Das ist was anderes als Red Hood and the Outlaws. Red Hood and the Outlaws ist etwas, was ich als Guilty Pleasure akzeptieren kann. Das nicht. Das hier kann ich allein deswegen nicht als Guilty Pleasure akzeptieren, weil es der Versuch ist, eine ernsthafte Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich glaube, diese Cheesiness ist bei Red Hood and the Outlaws bis zu einem gewissen Punkt gewollt. Ja. Weil die wissen, dass Red Hood nicht unbedingt der beste Charakter ist, um den in so einen Superhelden-Comic zu packen. Hier hast du die fucking Justice League und es geht nur schief. Ja, und das ist auch so gewollt. Nein. Die sagen das die ganze Zeit von den Wonder Twins, dass etwas falsch gelaufen ist mit den Helden und dass das nicht so richtig ist. Was falsch gelaufen ist, sehen wir. Superman und Batman sollten sich nicht so bekämpfen. Ja, weißt du, wie cool das gewesen wäre? Das ist doch der ganze, das ist der, ja, der ganze Giffen, Sinn der Serie. Aber Chris Giffen braucht jetzt 8 Hefte, um zu erklären, wie das gelöst wird. Und dann reißen sie ihm die Serie wieder unterm Arsch weg, weil sie es irgendwie nicht in Verkaufszahlen wiederfinden. Das könnte passieren. Nach dem Motto, und Chris Giffen kommt überhaupt nicht dazu. Genau das ist ihm doch bei Threshold passiert. Die Serie hatte so viel Potenzial. Und dann hat das hinterher zwar mit einem genialen Ende abgeschlossen, aber mit so einem riesigen Fuckfinger in Richtung DC. Ne? Das wäre mir sowas von egal. Ja, aber denk doch mal, das wieder ich hab keinen Bock, mich jetzt 8 Hefte Maximum an diese Serie zu binden, weil 8 Hefte ist so diese magische Grenze, wo DC sagt, verkauft sich nicht mehr, wie lässt denn den Scheiß? Hm. Das ist bei Static Shock so passiert, das ist bei Threshold so passiert und bei zig anderen Serien. Und das hat zu nichts geführt, weil die Sachen, die hier angeteased werden im ersten Heft, wo ich wirklich sage, okay, das wäre der Grund für mich, am Ball zu bleiben. Es kommt nicht dazu. Das ist mein Problem. Wenn es einfach nur schlecht geschrieben und schlecht inszeniert gewesen wäre, hätte ich sagen können, okay, vielleicht verbessert sich das noch im Laufe der nächsten 20 Hefte. Aber soweit kommt dieses Heft nicht. Den hättest du als Autor lieber gehabt dafür. Oder fällt dir einer ein, den du... Keith Giffen hätte ich gerne gehabt. Aber Keith Giffen soll endlich aufhören, so viel Universe-Building zu machen, sondern erst mal erzählen. Das ist ja das, was DC nicht zulässt. Die wollen Universe-Building machen. Die wollen zusehen, dass sie endlich einen Status Quo haben, von dem sie ausgehen können. Das heißt, sie lassen ihre Autoren erst mal erzählen. Und Keith Giffen hat einfach, Keith Giffens Stärke ist einfach tatsächlich was zu nehmen und dann im Laufe der Geschichte zu erklären, was dahinter steckt. Und nicht erst irgendwie großartig Exposition zu betreiben und die Welt vorzustellen. Er kann auch erzählen, ohne dass viele Antworten gegeben werden. Und dafür, dass das so eine mysteriöse Geschichte ist, werden mir hier zu viele Charaktere vorgestellt, ins rechte Licht gerückt. Und was mich am allermeisten stört, die Charaktere sind unsympathisch. Ganz ehrlich, also es gibt ja auch genügend Arschloch-Charaktere im Comic-Universum, wo man einfach so denkt, ja, irgendwie hat er einen Punkt. Bestes Beispiel ist meistens zum Beispiel Wolverine. Wolverine ist ein Arschloch-Charakter ohnehin, aber er hat auch Punkte, wo du einfach denkst, ja, cool ist auch. Das liest du und denkst dir so, bäh. Warum? Ja, genau, warum? Ne? Und du denkst dir einfach nur, warum? Wonder Woman sieht aus wie ein Kerl. Und die finde ich, manche so Bilder sehen einfach, als wäre die irgendwie so eine alte Oma, die sagt, rennt doch von meinem Rasen. Und dann haut sie mit der Säule zu. Leave us off my property! Dann haut sie mit ihrem Rasen rum und nicht mit den ganzen Rollbrettern immer. Barry Allen, also mein... und nachher nehme ich euch mit ins Bett und dann... Gut, wir können das, glaube ich, jetzt an dieser Stelle auch beenden, damit wir uns im Kreis und es wird gerade kalt und windig. Ich habe Hunger. Ja, Musik! Wir haben gerade die... Möchtest du noch über die Mondverschwörung im Podcast reden? Vielleicht können wir noch mal kurz über diesen Film, den wir gerade geguckt haben, reden. Also ganz kurz, ein paar Sätze. Wir haben gerade geguckt von Thomas Frickel die Dokumentation Die Mondverschwörung, weil ich Max so ein bisschen sein esoterisches Denken austreiben möchte. Oh, bitte. Nicht darüber im Podcast. Nein. Das ist auch alles, was ich darüber sagen möchte. Ich weiß nicht, ich habe den Film damals auf dem Blog schon reviewed, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Vor einem Jahr ungefähr. Von daher möchte ich Max einfach mal fragen. Max. In dem Film geht es um amerikanischen Reporter in Deutschland, der für einen deutschen Fernsehsender in Amerika eine Reportage macht. Genau. Worüber eigentlich genau? Er kommt auf jeden Fall an diese ganzen Verschwörungstheoretiker. Anfangs geht es rund um den Mond. Er kommt dann zu irgendwelchen Leuten, die während der Vollmondphase Wasser abfüllen, das dann teuer verkaufen, irgendwelche Salben anbieten, irgendwelche komischen Mondrituale ausführen, dann wird das immer haarsträubender und am Ende gerät er an irgendwelche Nazis und irgendwelchen anderen Okkultisten und Esoteriker und das andere, alles endet dann irgendwie am Südpol. Ich habe dich das eben schon mal gefragt und du konntest mir da keine wirkliche Antwort drauf geben, aber was nimmst du aus diesem Film mit für dich? Glaubt nicht alles, was man euch sagt. Also versucht das wirklich so gut wie möglich nachzuprüfen, falls euch irgendjemand irgendeinen Kack erzählen will. Und meistens ist es, wenn man genauer nachdenkt, Unsinn. Ich denke mal, das kann man daraus herausnehmen. Gut. Ich möchte noch mal ein paar Worte verlieren zum Pottwichteln. Ja. Aber wie immer möchte ich zuerst dich fragen, bevor ich in meinen endlosen Monolog verfalle. Oh. Du kennst das ja, weil wenn ich gleich erstmal rede, dann komm ich wieder zu nichts anderem und deswegen frage ich dich zuerst. Max, wie hast du das Pottwichteln erlebt? Sehr positiv. Ja. Also ich fand es cool, dass nach ein anderer Podcast mal eine Sendung über uns gemacht hat. Ja, die haben ja nicht wirklich eine Sendung über uns gemacht. Ja, eine Sendung nach unserem Stil praktisch. Obwohl die jetzt gar nicht so von Comics verstanden haben, haben die wirklich die bestmögliche Sendung dann zusammengeschmissen und ist dann am Ende auch wirklich gut geworden. Nochmal großes Lob an die Leute. Sehr, sehr großes Lob. Und obwohl ich am Anfang noch ein bisschen ratlos war, wer das tatsächlich gewesen ist, der uns da bewichtelt hat, einen so einen kleinen Verdacht hatte ich ja, weil die Stimme kannte ich dann tatsächlich. Das war der Lars Engelmann von der Geschichtendose. Mhm. Der sich da also auch wirklich vergleichsweise sehr gut auskannte mit den Comics, die er da gelesen hat. Und wenn man da nochmal eben drauf zurückkommen möchte, ich habe heute meinen Postkasten aufgemacht. Lars, wenn du das hörst, danke für die schöne Postcard. Ich habe ein kleines Dankeschön gekriegt, weil ich hatte kurz bevor dieses ganze Pottwichtel-Dings über die Bühne gelaufen ist, hatte ich noch mit Lars zusammengearbeitet, nämlich für seinen Jahresendfestkalender und habe da eine Geschichte zu beigesteuert. Ich mache mal ein bisschen Werbung für mich selber, ist in Ordnung, oder? Ja, ja? Kann man machen. Ich komme wieder. Shameless Self-Plugging im Comic-Shop. Wir sind aber gar nicht im Comic-Shop. Wir sind in deiner Wohnung. Wir sind in meiner Wohnung. Das ist schon aufgeräumt jetzt wieder ist. Ich weiß ja gar nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Und als dann der Podcast vom Pottwichteln bei mir eintraf, kam mir die eine Stimme schon ein bisschen bekannt vor. Aber nur die eine. Und dann dachte ich, ja, kann das wohl der Lars sein? Vielleicht, aha. Aber das hat mir die anderen beiden Stimmen immer noch nicht geholfen. Und dann gab es dann irgendwann eben auch die Auflösung von der Pod-Union, wer wen bewichtelt hatte. Und dann stand dann im Titel, oder bei uns eben, wer uns bewichtelt hatte, eben der Kai Daniel Du vom Hobbykoch-Podcast. Hm. Und falls du dich wundern solltest, ja, der heißt wirklich Kai Daniel Du, der hat eine Chinesin geheiratet. Um das nochmal eben zu vervollständigen, der dritte in der Runde war der Ben von Hitmiss Germany. Die sind in diesem Jahr sind die wiederum bewichtelt worden von Nerdwana, die das Konzept total auf den Kopf gestellt haben. Und das auch nochmal, also Nerdwana-Sendung, also Nerdwana bewichtelt Hitmiss Germany, ganz, ganz große Hörempfehlung. Die machen das auf ihre ganz eigene Art. Ich habe das auch mal in einem Podcast gehört von der Pod-Union. Die haben da wirklich, also die haben teilweise durchgearbeitet. Und der Rico von der Pod-Union, der war teilweise so begeistert von den Ergebnissen, der muss die wohl alle am Stück gehört haben, auch die Sachen, die er da eingeschickt bekommen hat. Mhm. Also der hat frohlockt und gejaucht. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast nicht gehört hat, sonst hätte er wahrscheinlich nicht so gejaucht. Aber er sagte, da wären richtige Meisterwerke abgeliefert gewesen. Ich habe bloß eine Handvoll Sendungen gehört, weil zu den allermeisten hatte ich keinen großen Bezug. Wie gesagt, Nordwana bewichteln Hitmiss Germany. Ja. Ist so mein großes Highlight gewesen. Also da habe ich vor Lachen auf den Boden gelegen. Großes Highlight für mich ist natürlich unsere Sendung, die wir bekommen haben. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Ich bin total begeistert. Danke, Lars, für die schöne Postkarte. Ich habe sie hier. Ich sag auch nochmal danke. Meine Postkarte. Ja, ich habe keine. Du hast auch nicht beim Jahresendfestkalender mitgemacht. So, nächstes Mal machen wir gemeinsam dabei mit. Okay. Das ist Steve Ditko. Yay. Ein paar Podcasts haben wohl kurz vor Ende des Projekts wohl ihren Betrieb eingestellt. Ha? Also der Tobias Raff vom Gedankenfieber hat das wohl aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu Ende geführt. Und die Jungs vom Kauderwelsch Avantgarde Podcast hatten fürs Gedankenfieber, das ist auch ein skeptischer Podcast, produziert. Und da Tobias Raff ja nicht mehr aktiv ist, ist die Folge im Nirvana gelandet. Also wirklich die Säcke gewesen. Und da sagte dann, kam dann eine Nachricht über den Kauderwelsch Avantgarde Twitter zur Pod-Union und sagte, ja hier, und den Podcast, den wir produziert haben, der liegt hier bei uns auf dem Server, veröffentlicht halt einfach den. Und dann sagte Rico von der Pod-Union, sagte, nee, das können wir nicht machen. Und dann sagten die Jungs vom Kauderwelsch Avantgarde, ja, warum denn nicht? Das haben wir doch produziert. Wo ist denn das Problem? Und viele Folgen sind da wirklich im Nichts gelandet, weil einfach Podcasts den Betrieb eingestellt hatten. Andere Podcasts müssen dann, so wie ich das verstanden habe, einfach keine Folge bekommen haben. Weil wenn da kein Podcast mehr ist, der bewichtelt, da kann da auch keine Folge mehr rauskommen. Ja. Das heißt, manche sind da leer ausgegangen, manche Folgen sind nicht veröffentlicht worden. Ein Podcast hat sich auch geweigert, die Folge zu veröffentlichen, was ich auch sehr strange fand. Lol. Die sind von der Pod-Union bewichtelt worden. Ich weiß nicht mal, welches war. Und da stand dann auf der Seite mit den ganzen Ergebnissen. Ja, dieser Podcast hat sich geweigert, die Folge zu veröffentlichen. Wo ich denke, warum macht ihr dann da mit? Wenn ihr mit dem, was da hinten rauskommt, nicht zumindest so zufrieden seid, dass ihr es zumindest vielleicht für einen Monat oder sowas online stellt. Ich meine, wir haben uns da am Anfang doch auch drüber unterhalten, ne? So was wäre, wenn wir den Podcast ziehen, den wir auf keinen Fall hätten ziehen wollen. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich dran. Ja. Naja, du weißt ja jetzt nicht im Endeffekt was die wirklich bekommen haben. Ich habe den betreffenden Podcast, über den wir geredet haben. Ja. Ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist ja. Ich will hier keine persönliche schmutzige Wäsche waschen. Der betreffende Podcast hat sich dann in seinem Ergebnis aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben einen Podcast gezogen, bei dem es ums Studieren geht. Und der Herr hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, ja, ich habe gar kein Thema und der Podcast interessiert mich auch nicht und der ist sowieso doof, weil ihr habt kein Intro und ich habe euch hier mal ein Intro gemacht. Da hat er sich noch ein Intro produzieren lassen für die Sendung. Okay. Und hat dann irgendwie eine Dreiviertelstunde mit seiner Freundin irgendeinen Scheiß gelabert. Klingt interessant. Das klingt total interessant. Das war der größte Mumpitz, den ich im Rahmen dieses Programms gesehen habe. Und wo ich dann dachte, okay, das ist, also wenn man sich schon so wenig mit dem Projekt identifizieren kann, wenn man sich noch nicht mal eine Folge von dem Podcast anhört und versucht, das zu kopieren. Nein, weil wir haben auch drüber geredet und ich wäre nicht so begeistert gewesen, den zu ziehen. Und wir haben uns auch drüber unterhalten, was wir machen würden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, wir hätten den hart betrommelt. Gut, nochmal ein paar Worte zu Kauderwelsch Avantgarde. Das war der Podcast, den wir gezogen haben und bewichtelt haben. Ich habe die Auslosung bekommen, kriegte dann die Mail. Ja, hallo Nerd. Ihr bekommt Kauderwelsch Avantgarde. Und ich klicke auf den Link und denke so, Kauderwelsch Avantgarde, der Podcast aus Münster. Ich so, Münster? Wie weit ist Münster von hier weg? 40, 50 Kilometer? Ziemlich in der Nähe. Total in der Nähe, ne? So, und von fast 50 Podcasts den zu ziehen, der hier in der Nachbarschaft ist. Also ziemlicher Glückstreffer. Das ist ein ziemlicher Glückstreffer. Und höre ich mich so in den Podcast rein und nach höre ich dann so raus, ach, der Dennis von Kauderwelsch Avantgarde hat Freunde hier in der portugiesischen Gemeinde. Nach und nach stellt sich dann raus, der hat hier mal gewohnt in Rheine. Ne? Ist selber auch Kartenspieler, spielt Magic. Ne? Wo ich dann gedacht habe, totaler Glückstreffer, dann höre ich die Sendung. Mir hat das Format sehr gefallen. Wie ist das bei dir? Es hat wirklich Spaß gemacht. Ist dann auch nachher eine schöne Sendung rausgekommen. Ja. Und du bist auch mit dem Ergebnis zufrieden in beide Richtungen? Bin ich, ja doch. Hm. Hat Spaß gemacht. Super. Jetzt nochmal so die 1-Million-Euro-Frage. Würdest du nächstes Mal oder dieses Jahr nochmal wieder mit teilnehmen, wenn es nochmal stattfinden sollte? Klar, würde ich machen. Du auch, ne? Hm. Ich auch uneingeschränkt. Und ich bin auch mal gespannt. Also ich würde gerne mal sowas ziehen wie ein Hobbykoch-Podcast. Also etwas ziehen, was uns wirklich auch herausfordert. Ja, du kochst ja auch eigentlich ganz gerne, oder? Ja, jetzt nicht so, weil mein Herd gerade ein bisschen spinnt, aber ansonsten... Du hast heute einen ganz leckeren Salat gemacht. Ja, den Salat habe ich übrigens in Folge 2 schon vorgestellt. Den habe ich heute gemacht. Ja, der war lecker. Der war gut, ne? Eine kleine neue Rubrik am Ende von Nerd an Nerd ist immer, auf welches Comic-Heft freue ich mich in den nächsten Monaten? Und das soll dann, das Comic-Heft, was du jetzt heute natürlich jetzt nennst, du kannst eins nennen, du kannst auch zwei nennen, das soll dann in jedem Fall in einer der nächsten Sendungen auch besprochen werden von dir. Oh my gosh, da muss ich jetzt überlegen. Was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre einmal der letzte Trade von Batman Inc., der dann jetzt auch auf Deutsch rauskommt. Mhm. Wir wollten ja sowieso nochmal eine Sendung machen. Darf ich nicht verraten? Nein. Okay. Und dann ein Titel, worauf ich mich auch noch freue, vor allen Dingen im Hinblick auf den auf Man of Steel 2, ist Superman Unchained. Mhm. Gut. Ich denk mal, wenn ich den dann hab und dann auch gelesen habe, können wir den auch nochmal in der Sendung vorkommen lassen. Und du möchtest dann auf Deutsch lesen auch, habe ich verstanden, ne? Ja, er soll ja den nächsten auf Deutsch rauskommen, wenn ich mich nicht erinnere. Der war auch schon im Preview-Katalog. Genau, haben wir auch schon gesehen, ne? Heft, auf das ich mich freue, ist Deadpool 27, glaube ich, ist das? Ja? Da bin ich überfragt. Deadpool heiratet! Wen? Keine Ahnung. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Sie hatte einen Schleier auf, aber es war eine sie. Und sie hat, ist der Tod. Und sie hat alle ihre Körperteile. Also von daher. Marvel hat so einzelne Puzzleteile an viele große Comic-Blocks verschickt und dann haben die angefangen, die Puzzleteile so gegeneinander zusammenzusetzen. Ja, mein Tipp ist, wenn sie hier nicht noch irgendwo auf dem Bild versteckt ist, dass das tot ist. Ich rate jetzt, er heiratet tot. Und tot hat sich irgendwie menschlichen Körper besorgt. Da war das nicht auch immer so, dass sie nie wirklich lange zusammenbleiben konnten? Aus irgendeinem Grund? Weil sie irgendwie die Herrscherin der Totenwelt ist oder weil sie ein Geist ist? Oder war das denn? Ich kenne mich mit dem alten Deadpool nicht besonders gut aus. Waren die mal zusammen? Die hatten doch längere Zeit so eine Liebesaffäre, oder? Aber das könnte auch erklären, warum der Kopf eben auch tatsächlich maskiert ist, weil das würde ja auffallen, wenn es auf einmal brennt, ne? Ich kenne Tod nur mit dem Totenschädelkopf. Dass das so eine Sensenfrau ist mit Titten. Und in dem Deadpool-Videospiel, da ist der Schädel mehr so aufgemalt. Tot. Ja. Max, du könntest recht haben. Mhm. Tja. Ich hätte jetzt gesagt, er heiratet Harley Quinn, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Nee. Gut, da reden wir jetzt gar nicht mehr drüber. Nein. Gut, das ist ein Heft, auf das ich mich freue. Und auf der Seite von DC freue ich mich auf das diesjährige Free Comic Book Day Special zu The Future Ends New 52 DCU Ends New 55 Years Later The Future Ends and The 5 Years New 50 End. Aha. Das ist so dieser Einstieg zu 5 Years Later. Hm, okay. Da reden wir dieses Jahr auch nochmal drüber. Und auf der Seite von Hermes Press freue ich mich auf das neue Heft von Scratch 9. Ich habe den ersten Trade von Scratch 9 hier gerade noch liegen. Und Scratch 9 wird in diesem Jahr eine neue Ongoing bekommen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin gespannt, ob ich die Hefte in diesem Jahr alle auch wieder kriegen kann. Zum letzten Jahr habe ich ja sehr viel Glück gehabt mit dem Free Comic Book Day. Da habe ich einen ganzen Stapel gleich bekommen. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr wieder genauso viel Glück habe. So, wir haben auch noch ein bisschen Feedback bekommen. Möchte ich jetzt mal eben vorlesen. Oh, cool. Ich habe kein Feedback bekommen. Ich glaub's nicht. Ich kann ja das vom letzten Mal nochmal vorlesen. Nein. Das war ein bisschen arm. Wir haben leider kein Feedback bekommen. Ich bin ganz enttäuscht. Allerdings sind wir einen Schritt weiter als letztes Mal. Wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Das ist großartig. Nächstes Mal könnt ihr uns auch Postkarten schreiben, dann mal ein Postfach und ein Amazon-Paketfach, Packstation und Blutspendeausweis und was machst du da? Du holst einen Zettel daraus. Hast du ein Feedback? Nein, du hast kein Feedback. Nein, leider nicht. Hast du den Podcast mal von deiner Mutter gezeigt? Oder deinen Eltern gezeigt? Ja, ganz am Anfang schon. Was haben deine Eltern gesagt? Ach ja, fanden die ganz gut und die haben vor allen Dingen dich ganz groß gelobt, dass du dich da super auskennst. Aber natürlich konnten die ja nicht so viel von mit anfangen am Ende. Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind bei dem Thema, mein Vater hat unseren Podcast auch gehört. Ja. Und dann habe ich mit meinen Eltern drüber geredet und dann sagte ich, Jan, Papa hat den Podcast schon gehört und sein Kommentar war, ja, ist ganz lustig. Aber er hat den Podcast auch tatsächlich abonniert und bei iTunes und das könnt ihr übrigens machen. So viel möchte ich ankündigen. Ich werde uns nicht bei iTunes ankündigen, auch wenn das sowas wie ein digitaler Suizid ist. Weil ein Podcast, der nicht bei iTunes eingetragen ist, der existiert quasi gar nicht. Die wollen nur so viel von mir wissen bei iTunes, wenn ich mich da anmelden möchte als Podcaster, okay. Dass ich gesagt habe, ihr könnt mich mal kreuzweise. Das heißt, wenn ihr uns über iTunes hören möchtet, nehmt einfach den RSS-Feed, der steht hier unter dem Beitrag unter anderem. Oder wenn ihr uns hört, dann habt ihr wahrscheinlich uns schon längst per RSS abonniert. Nehmt diesen RSS-Feed, haut den bei iTunes rein, das geht unter Datei, Podcast abonnieren, einfach da den, und dann könnt ihr uns da auch empfangen. Gut. Ich möchte euch auch nochmal bitten, falls ihr noch den alten RSS-Feed abonniert habt, den bei Blogspot, oder wie das heißt, oder Blogger, bitte abonniert den RSS-Feed, der auf nerdnerdnerd.blogsport.eu steht. Das ist ein Feed, der bei Feedburner steht, oder wenn sich da dann im Hintergrund was ändern sollte, wenn wir mal den Feed ändern oder einen zusätzlichen Feed einbauen, dann kriegt ihr da auf jeden Fall nichts von mit und müsst nichts ändern. Sonst kann es unter Umständen sein, dass ihr in 2-3 Monaten uns nicht mehr hört, weil ihr den aktuellen Feed nicht abonniert habt. Oder ihr hört uns deswegen nicht, weil wir doof sind, aber das ist euch dann überlassen. So, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, geht das wie gesagt über die Twitter-Kanäle, einmal bei nerdnerdnerd-de. Und ihr findet uns auch bei app.net bei ADN unter @nerdnerdnerd. Da einfach mal durchklingeln. Und wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, die heißt nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Kannst du bestätigen, ne? Ja, das kann ich bestätigen. nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Das ist ja alles voll. Genau. Nee, alles klar. Langfristig wird es so sein, dass wir Zuwachs bekommen. Ich denke, dass in der nächsten Folge Jakob schon dabei sein wird. Jakob. Jetzt doch? Das hatte ich mit ihm so abgesprochen, ja. Okay. Da habe ich dich noch nicht drüber informiert, weil da habe ich dich noch nicht drüber informiert. Weil erst sollte Jakob, glaube ich, dazukommen, dann wieder nicht und jetzt ist er wieder da. Ja, wir haben jetzt hier Räumlichkeiten geschaffen, oder? Ja, stimmt. Jetzt haben wir hier mehr Platz. Oh Mann, da muss ich gegen 2 Leute argumentieren. Das hat ja heute schon bei Justice League 3000 so gut geklappt, Max. Ja, du hast ja mal gesagt, ich habe doch 1 oder 2 gute Punkte gehabt. Bei Justice League 3000? Ja. Nicht einen. So, Ende der Sendung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt. Ah, ja, viel besser. Ich muss das nochmal hier unterbrechen, weil bei unserer ersten langen Diskussion über die Cash Cow Batman ist am Ende tatsächlich das Aufnahmegerät weitergelaufen und hat nicht, wie wir es vermutet haben, gestoppt, was dazu geführt hat, dass wir noch 15 Minuten extra Material produziert haben, ohne es tatsächlich mitzubekommen. Und wir haben lange überlegt, ob wir euch dieses extra Material noch in irgendeiner Art innerhalb dieses Podcastes darreichen sollen. Und wir haben uns dazu entschieden, warum nicht hier also nochmal als Bonustrack dieser kleine Unfall, der uns da am Ende der Sendung nochmal passiert, bleibt jetzt auch drin, ist egal, passiert ist. Man muss dazu eines sagen, das kriegt man jetzt natürlich, weil einem natürlich die optischen Eindrücke innerhalb einer Audiodatei fehlen, nicht so gut mit. Ich lege Max 2 Hefte vor, und zwar einmal den Trade Paperback zu Captain Carrot and the Final Arc, was ein Final Crisis Tie-In war von vor ein paar Jahren. Und daneben die dritte Ausgabe von Threshold mit dem neuen Captain Carrot vorne auf dem Cover. Das sieht man dann natürlich nicht, weil das hier ein Audio-Podcast und kein Videopodcast ist. Und ich glaube, ein Videopodcast von uns möchtet ihr auch nicht haben. So, dementsprechend jetzt hier nochmal unser Bonusmaterial. Viel Spaß damit. Ich fühle mich gerade so ein bisschen doof, weil ich habe so gerade so das Gefühl, ich bin voll gegen dieses von dieser Bettwerbung reingefallen mit Superman Unchained. Aber ich habe so das Gefühl, weil ich mag Geoff Johns Justice League nicht so gern. Du hattest so gesehen, du hast mal gesagt, du mochtest Threshold, obwohl dir da dein Captain Carrot versaut ist. Aber ganz ehrlich, das konnte ich nicht machen. Ich finde Geoff Johns Justice League finde ich wirklich nicht so ein klasses Buch wie das Justice League, das ich wirklich geliebt habe. Das war damals Grant Morrison's Justice League. Und ich habe da manchmal wirklich so das Gefühl, dass die da den Charakter verhunzen, den ich gerne mag. Und der Rest des Buches ist halt nicht so gut, dass ich das ignorieren kann, dass ich da einfach weiterlese. Ja. Da lese ich lieber Superman Unchained, da habe ich Batman, der rennt da auch noch herum, da habe ich aber auch noch eine klasse Version von Superman, da habe ich noch eine klasse Version von Wonder Woman. Also ist Superman das Unchained gerade für mich so dieses Mini-Justice League. Und dann hatten wir noch über irgendwas geredet, ich glaube, ging es darum, hatte ich diesen Aspekt angesprochen, so Batman als Arschloch, Batman als Psychopath. Da können wir dann im Zweifelsfall nochmal drüber reden, wenn wir das in der nächsten Ausgabe nochmal nachbearbeiten. Weil du hattest über die Wandlung geredet, das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das reicht dann. Weil ich bin gerade wirklich ein bisschen enttäuscht wegen der Sache mit Brother Eye, weil ich habe Justice League International überhaupt nicht mitgekriegt. Es ist auch nur ein Moment am Ende. Das sollte eigentlich ein Prelude werden zu dem, was jetzt stattdessen passiert ist. Na, wo ist es denn? Nicht Flashpoint. Da. Hier, wie heißt es? Das, was anstelle von Trinity eigentlich War. Genau, Trinity War ist passiert. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied mit den beiden, ne? Ja, schon. Ich meine, das ist nicht Carol, sondern das ist K-Rod. Na, das ist ein anderer Charakter. Da hat Keith Giffen aber definitiv gesagt, das ist seine New 52-Version von Captain Carrot. Und das kann ich auch so akzeptieren. Ich kann akzeptieren, weil das ist Erde C und das ist unsere Realität, Erde 1. Ja. Oder Major Continuity, Mainstream Continuity Erde. Ne? Ich kann damit leben. Ich sehe diesen Charakter als die Erde 1 Version von ihm an. Das ist für mich natürlich das Original. Da kommt nichts dran. Das ist nur eine alternative Interpretation. Und dass ich mit der nicht so einverstanden bin, kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil der Typ hat Prothesen, das ist eigentlich eher so ein Space Captain. Der erinnert mich an Bucky O'Hare. Sagt dir das noch was? Nee. Das war so ein grüner Weltraumhase. Das hat so eine Zeichentrickserie waren. Also gab es, glaube ich, so 20 Folgen von oder sowas. Sonst so ein grüner Weltraumadmiral-Hase, muss man googeln. Der hat auch vom Charakter her nichts mehr vom alten. Ich glaube, Pig Iron sieht man da jetzt nicht. Das ist natürlich der alte Pig Iron. Mhm. Und der neue Pig Iron ist halt einfach nur noch ein grünes, lilafarbenes Schweine-Alien. Ich finde es schön, dass sie den Charakter mit in die Kontinuität mit reingenommen haben. Habe mich da auch sehr drüber gefreut, als ich das gehört habe. Und ich glaube, mein Facebook-Post war ungefähr ja! Deswegen habe ich das Heft auch gekauft. Ich habe kein anderes Heft von denen. Nur eben dieses, wo er drauf ist. Manchmal muss man ein Heft genießen für das, was da passiert und nicht für das, wie es ist. Weil, wie gesagt, Captain Carrot ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in der DC-Historie, weil ich eben auf dieses Goofy und ein bisschen parodistische auch stehe und Captain Carrot ist in sich halt eben eine sehr parodistische Geschichte eben auch immer schon gewesen. Und was hier Bill Morrison gemacht hat zusammen mit Scott Shaw, ist halt auch mal wirklich total genial. Die drei Hefte da zur Final Crisis damals, das war genial. Ah, was ich noch sagen wollte. Ja, hier hast du ja so ein bisschen den Vorteil, dass das eine andere Version des Charakters ist. Der Batman, wie er jetzt in Justice League ist, ist ja derselbe Batman wie in Superman Unchained, bloß er wird ganz total anders dargestellt. Probier das doch mal so zu sehen. Ich glaube, Kevin Smith sagte das oder irgendwer, der bei Kevin Smith zu Gast war. Vielleicht sogar Kevin Smith selber, ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht war es auch, ich glaube, Jeff Johns war das, glaube ich sogar. Der sagte, der Batman in den Batman-Comics ist eine eigene Figur und der Batman in der Justice League ist auch eine eigene Figur. Und wenn du das so betrachtest, wirklich hinzugehen, das kann ja sowieso, überleg doch mal, das kann ja sowieso nicht alles gleichzeitig stattfinden. Ja, stimmt. Mhm. Ich versuch's auch immer so zu sehen. Ich habe mir das ja auch schon selber gesagt, aber ich habe immer so das Problem, irgendwie hängt es ja doch wieder zusammen. So, das soll dieselbe Figur sein. Das, was DC da macht mit ihrer scheiß Kontinuität, das ist so sowieso von hinten bis vorne nicht konsequent. Weil die Einzelserien ja sowieso für sich weiterlaufen. Mhm. Ne? Eigentlich sind die anderen Charaktere der Justice League sind ja alle irgendwie da gerade bei Firestorm eingesperrt, in dieser Firestorm-Matrix. Und trotzdem haben die aber noch ihre laufenden Heftserien. Wenn die mit der Kontinuität wirklich so konsequent wären, wie sie das immer sagen, dann würde man das, was in Forever Evil gerade passiert, auch in den einzelnen Heftserien sehen. Mhm. Aber da würden die auch ihre Leser mit überfordern. Ja, stimmt schon. Und was ist es? Und die Sache mit Brother Eye. Wird denn speziell gesagt, dass Batman für Brother Eye diesmal wieder verantwortlich ist? Ja, Brother Eye unterhält sich mit Batman. Ah, das verstehe ich nicht. Sie lassen die Batman wieder Brother Eye bauen. Ich meine, ich hatte immer so das Gefühl, dass der neue Batman so, vor allen Dingen dadurch, dass er ein Brief von Thomas Wayne geworden ist. So wurde das zumindest in Batman und Robin dargestellt, dass er durch diesen Brief, den er da am Ende von Flashpoint bekommt, wirklich so ein bisschen anderer Mensch geworden ist. Du siehst diesen Brief noch genau einmal wieder, irgendwann im Laufe von Justice League. Ja, und danach wird er komplett nie wieder drauf eingegangen. Und in Batman Robin, wie gesagt. Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Danach wird er nie wieder drauf eingegangen. Und was auch immer wieder vergessen wird bei Batman, finde ich, ist so der Aspekt Bruce Wayne, der Philanthrop. Wirklich, das hat man auch immer wieder bei Grant Morrison gesehen, wirklich, was Batman alles tut, damit Gotham und die Welt nicht nur ein sicherer Ort wird, sondern auch ein besserer Ort für Leute. Zum Beispiel, du hast immer dieses Mädchen da in Grant Morrisons Run. Die siehst du am Anfang, siehst du die als Prostituierte und Batman verprügelt irgendwie ihren Pimp. Und später besorgt er ihren Job und sie meldet sich wieder, gerade als er wieder zu den Lebenden bekommt und sagt, ja, alles so großartig geworden, dieser Bruce Wayne hat mir einen Job gegeben und mein Leben wird wieder richtig verläuft. Aber richtig. Am Ende dann von in Batman Inc. siehst du ja dann auch, wie die da in dem Gebäude von Wayne Enterprises dann als Rezeptionistin arbeitet. Die Justice League ist aber nicht dazu da, einzelne Charaktere zu beleuchten. Die Justice League ist nicht dazu da, hinzugehen und zu sagen, vielleicht bis zu einem gewissen Teil, wenn es mal aufgefasst wird, weil es gerade vielleicht für die Story wichtig ist, die Justice League ist nicht dazu da, das Privatleben dieser Charaktere zu beäugeln oder zu beobachten, sondern wie sie als Superhelden miteinander funktionieren. Solche, wie du sagst, diesen Batman-Titeln, dass man in die Tiefe dieses Charakters geht. Das kannst du, wenn du da 6 bis 7 zentrale Charaktere hast, kannst du das nicht leisten. Da hast du nur diese eine obere Ebene als Superheld und kannst nicht irgendwie in die Tiefe gehen, weil dann müsstest du das bei jedem und dann auch gleichmäßig machen. Das haben die aber genau bei Justice League versucht. Das haben die genau gemacht. Da hatte man ein Flashback von Green Lantern und von Flash und die Sache nochmal mit dem Brief. Du musst die Charaktere aber auch für jemanden, der jetzt hingeht und sagt, ich lese nur Justice League, ja, weil ich habe jeden Monat genau 3 Dollar für Comics übrig. Und ich kann mir nur ein Heft im Monat leisten. Wenn es solche Typen gibt. Solche Leute gibt es. Ich habe auf meinem Blog damals bei Nerd schon Kommentare bekommen, die gesagt haben, also deutsche Leser, war eine Leserin, ein junges Mädchen, die sagte, ich habe jeden Monat nur Geld für ein Spider-Man-Heft und ich kaufe mir Justice League. Mhm. Sie hat dann die deutschen Ausgaben von Panini gekauft. So. Und du musst für diese Leser auch einen Status Quo herstellen können, dass sie damit leben können. Das heißt, es wird genau so viel erzählt über Batman, seine Eltern wurden erschossen. Ja. Es wird genau so viel erzählt über Hal Jordan, er hat den Ring von Edwin Sur bekommen. Ja. Ne? Wie ist der Flash entstanden? Wo kommt Wonder Woman her? Das wird hier alles in den ersten 6 Heften alles erzählt. Mhm. Zumindest im Ansatz. Und dann natürlich im Laufe der Zeit nochmal ein bisschen verfeinert, als dann die Beziehung zwischen Superman und Wonder Woman so ein bisschen losgeht. Mhm. Steve Trevor, der war auch so ein bisschen so rumschlubbert. Später der Tod von Batmans Sohn. Genau. Nochmal erwähnt. Der auch nochmal erwähnt wird, natürlich nicht im Detail gezeichnet, sondern vielleicht mal in einem Panel angerissen. Nein. Ja, doch. Dafür sind die Teamhefte nicht da. Alfred und Jason. Ja, ja, die Teamhefte sind dafür einfach nicht da. Wenn du dann sagst, ich finde, Batman ist da nicht genügend ausformuliert, dann sei auch mal so fair zu sagen, das sind die anderen 6 aber auch nicht. So, dass das Aquaman da sein eigenes Event bekommen hat, Throne of Atlantis, lag einfach daran, den kannst du mit kaum was anderem zusammenbringen, als mit der Justice League selber. Den haben sie dann, jetzt aktuell kriegt er, glaube ich, nochmal ein Crossover mit Swamp Thing, weil sie es irgendwie so hinwurschteln, aber einfach nur, und da taucht diesen Batman und Aquaman-Heft taucht da auch noch auf, das gibt's demnächst, mhm, dann, weil die versuchen wollen, irgendwie diese Aquaman-Serie am Laufen zu halten. Ja. Zwangsweise. Ich weiß nicht, ob es auch eine gute Idee war, den ein einzelnes App zu geben. Cyborg hätte mich eigentlich viel mehr angesprochen. Wobei sie das wahrscheinlich auch nicht getragen hätte, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne, und das ist in meinen Augen, also die unterhalten sich da eben und Brother Eye sagt im Großen und Ganzen ja, meine Gedanken drehen sich so ein bisschen. Ja, aber ist auch in Ordnung. Ich denke, wir haben das auch zu einem Punkt gebracht. Ich habe auch gesagt, du hast von ganz vielen Punkten auch nicht Unrecht gehabt. Sollte ich Unrecht gehabt haben, soll man mir das bitte sagen. Oh, das hat die ganze Zeit aufgenommen. Ja. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, ich kann es ja noch. Oh, Du musst nicht mit dem Finger in deinem Bier rumpuppeln, dafür wird es auch nicht besser.